Rock on, rock on, rock on. Are you sick? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Sag mal, ruft ihr hier an, weil was zu gewinnen gibt? Ihr habt's doch zu gewinnen, gibt jetzt noch mehr zu gewinnen. Aber jetzt ist irgendwie, praktisch... Verlos irgendwie eine Woche putzen? Nein, ab jetzt gibt's hier, ab jetzt ist Loser-Time. Steht so im Raum. Ja, ab jetzt ist Loser-Time. Und geht überhaupt nicht weiter. Auch toll, oder? Gewissermaßen no pointe. Muss ja, ist ja auch eigentlich nicht. Muss ja auch nicht immer Pointe sein. Reicht ja auch, ist ja auch nicht, war ja auch nicht lustig. Jetzt rufen schon wieder welche an. Kinder, wenn ihr jetzt euch einmal an euch runterschaut und irgendwie den leisen Verdacht habt, dass ihr männlichen Geschlechtes seid, dann sieht's ganz schlecht aus heute. Dann sieht's wieder mal ganz schlecht aus. So, Public Image Limited war nicht. Tut mir leid, ich habe ja die ganze letzte Woche. Mann, die kriegen hier das Ding wieder raus hier. Warte mal, Enter, war? Nee, Enter? Muss ich Enter machen? Was willst du denn machen? Naja, hier dein Dings wieder raus. Ich muss einfach ausmachen. Na, hab ich doch. Ach so, Mod. Super, spitze. Unten, alle gut. Ach, toll. So, naja, letzte Woche, schön mit Frauen geredet. Vorletzte Woche, schön mit Frauen geredet. Was machen wir heute? Schön mit Frauen reden. Feminismus sein. Das ist jetzt hier wieder, aber das ist natürlich irgendwie dann nur wieder quasi eine Spur pervers. 5 junge Kerle sitzen dann hier im Studio und versuchen aus Radio Fernsehen zu machen. Also im Grunde nahesehen, oder? Bei ARD und RBB sitzen so eine Bengels praktisch in der ersten Reihe. Geht doch mal jetzt mal hier irgendwo ans Mikrofon. Ich weiß auch nicht, wo leuchtet denn ins Rot? Leuchtet irgendwo ein Mikrofon rot? Mhm. Sag mal, ihr müsst mal kicken. Da muss es leuchten. Dann macht mal an jedes Mikrofon, sagt mal eins, check, check, check, check, check, check, check, check. Das leuchtet zum Beispiel rot. Ja, und ich gehe mal an, das hier auch. Stimmt, hier leuchtet. Okay. Genau, da leuchtet's. So, dann wollte ich jetzt erstmal von euch hier Meinung quasi. Da, ach, das haben wir. Ja, der Gerd kommt mal jetzt schön vor zur Tafel. Klar, Leistungskontrolle. Jetzt wollte ich mal, jetzt sitzt er da, völlig verdruckst, die jungen Menschen. Jetzt wollte ich mal wissen, was ihr davon haltet, wenn hier praktisch 3 Wochen lang nur Frauen zu Wort kommen. Außer, dass es natürlich grobe Scheiße ist und ungerechterweise so nette Menschen wie ihr keine Chance haben, sich zu artikulieren. Ja, totale Sauerei. Das will ich nicht hören, das habe ich jetzt selber schon gesagt. Sondern macht euch jetzt vielleicht eine Spur nachdenklich. Nee. Sag mal, ihr seid jetzt aber schlimmer als Mädchen. Echt. Hängen, ja? Bisschen rot? Kichern, zusammen auf Toilette gehen. Ja, wir haben ja keine Chance, jetzt hier ranzukommen. Genau, habt ihr keine Chance. Also ja, insofern ist es wieder mal aus scheiße Trillerpfeifen machen. Na gut. Gewissermaßen aus einer komplizierten Situation irgendwie was zu machen. Habt ihr dadurch gelöst, dass ihr jetzt hier nah sehen? So sieht's aus. Gut. Aber ansonsten zur Frauenfrage, habt ihr da irgendwie ein Statement? Interessiert euch irgendwie Feminismus? Denkt ihr, dass es wichtig ist? Habt ihr manchmal schon Verwalter, wir kriegen euch, steht es bei euch an der Schulhofmauer und ihr fühlt euch angesprochen oder wie ist es? Also ich denke, Feminismus ist in der heutigen Gesellschaft sehr wichtig. Bist du Johannes B. Kerner oder wer? Ja, so ähnlich. Ja, so ähnlich. Den Eindruck hast du, also sprachlich machst du schon deutlich den Eindruck. Na gut, ihr seid ja hier nicht hergekommen zum Quatschen, oder? Das. Na klar. Mit so einer charmanten Person wie Dr. Jürgen Kuttner. Oh ja, also total, genau. Also die alte Schamspritze. Ja, naja, auf jeden Fall lege ich jetzt mal fest, dass ihr hier nicht hergekommen seid zum Quatschen, sondern dass heute wieder total Frauensendung ist. Okay, das war's von eurer Seite. Das war's von... Ich sag mal jetzt hier Mädels. Gleich mal erstmal checken, ob hier überhaupt Mädels... Hallo, bist du Mädchen? Du Hurensohn. Ja, siehst du, genau. Ist doch wieder Hallo? Hallo, ist da ein Mensch, hört doch mal auf. Nee, bitte, dann rede ich eben hier überhaupt gar nicht, dann machen wir heute eine reine Musiksendung. So. Und zur Strafe nicht mal eine Musiksendung, sondern nur eine Sendung, in der praktisch aber überhaupt gar nichts passiert. So, bumm, das habt ihr jetzt davon. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Ist ja quasi ohne klassische Erfahrung. Den Frauen ist praktisch so leicht nicht beizukommen. Man muss Kreide fressen, man muss sich verstellen, man muss auf rückwärts nicht einparken und Softie praktisch machen. Von daher dachte ich, gebe ich hier überhaupt ja kein Thema vor. Das wird mir bloß sowieso, ey Mann, ey, bist du soft? Oder ey Mann, bist du ein Macho? Wird mir nur vorherhalten. Von daher dachte ich, Mädels, was machen wir heute? Spielen. Und was spielen wir? Pausen und Geschlechtsverkehr. Die Lassie Singers, die man mit Fug und Recht auch Lässig Singers nennen könnten. Könnte, genau, von daher, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Genau. Meine Damen von der Backenzahnabteilung. Genau, wir spielen hier heute mal richtig, wir Pastorentöchter quasi untereinander statt Landverbrechen. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, ich weiß, dass die Bundesregierung ein Antidiskriminierungsgesetz in der Mache hat und dass jetzt natürlich jeder unreflektierte Kerl hier anrufen könnte und sich über seine, in diesem Fall geschlechtsspezifische Diskriminierung beschweren könnte. Kann er auch machen. Soll er gewissermaßen muss er eben zur Frauenbeauftragten vom RBB gehen. Wenn die Verständnis für seine Klage hat, bitteschön, könnt er ja machen, was er nicht machen könnt. Oder sollt. Oder, kiesetig reagiere, wäre gewissermaßen hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Das ist ja heute nämlich die Mädchen-Selbsthilfenummer praktisch. Hier dürfen nur Mädchen und Frauen anrufen und wir spielen dann quasi zusammen Stadt-Land-Verbrechen. Und ich will mal jetzt, anthropologischer Optimist, der ich bin, welche einfach mal in die Leitung grinnen, in der Hoffnung, dass es eine Frau ist. Bin mir aber relativ sicher, dass es keine ist, weil natürlich das kriminelle Potenzial von Jungs so ungleich größer ist. Und gewissermaßen die durchschnittliche Intelligenz von Männern so ungleich darunter liegt, dass es jetzt eigentlich nur ein Mann sein kann. Hallo, wer bist du? Hier ist der Illuminator. Genau, da war der Illuminator. Hallo? Kutti! Mensch! Mensch! Wer bist denn du? Icke, Anke. Mensch, Anke! Grüße dich. Ja, Tag, Tag. Ich stehe auf dem Alex vom Kino, Uferpalast. Oh Mensch, Anke, das hilft ja jetzt aber ja nicht, dann kannst du jetzt ja praktisch ja nicht mitspielen. Oh doch, ich will mitspielen, so viel Kleingeld habe ich. Naja, aber da brauchst du ja einen Stift und einen Zettel. Wir müssen ja jetzt erstmal die Kategorien entwickeln. Für Stadt, Land, Verbrechen muss ja irgendwie auch noch weitergehen. Oh nee, jetzt hast du das echt gemacht, Stadt, Land, Fluss auch noch. Nee, nicht Fluss, Stadt, Land, Verbrechen. Stadt, Land, mir fällt was ein. Ja, nutzt dir jetzt aber. Wie geht's denn weiter? Stadt, Land, Verbrechen. Wir brauchen so, sagen wir mal, sechs. Ich will mir eine Stadt aussuchen. Also nein, du sollst dir keine Stadt aussuchen, sondern Stadt, Land, ein Verbrechen. Was braucht man jetzt noch für unser Spiel? Scheidungsgrund, singen die Lassie Singers. Stadt, Land, Verbrechen. Scheidungsgrund, nehmen wir den mit? Ja. Und gemeiner Typ vielleicht auch noch? Ja. Da kennt man doch irgendwie 25, also für jeden Buchstaben braucht man den gemeinen Typen, da fallen nämlich doch irgendwie Dutzende ein, oder? Ja, also... Nennt man den total gemeinen Typen mit G. Aber der muss irgendwie entweder am besten persönlich erleben, oder aber eben so allgemein klar, dass das ein gemeiner Typ ist. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, aber das ist ein Schauspieler, George. Stefan George, ist ein Dichter. Heinrich George ist der Vater. Du meinst Schimanski? Genau. Ja, aber Schimanski fängt mit Sch an. Dann wollte ich jetzt einen vorderen Nachnamen. Götz George, meinst du Götz George? Ja, genau, Götz meinte ich. Ja, aber Schimanski fängt mit Sch an. Du wolltest einen Nachnamen. Ja, ist mir egal. Du bist ein Tüdelheini. Na, warte. Na, ich bin doch kein Tüdelheini. Du bist ein bisschen durch den Wind, weil du jetzt schon total kinofixiert bist. Was kickst du dir an? Kickst du ein Mädchen? Ich hab ja schon geguckt. Warten. Was hast du denn, so einen Mädchenfilm? Nee, einmal diesen schwarzen Mann-Film und dann... Was ist denn der schwarze Mann-Film? Na, ich muss mal auf meine Kinokarte gucken. Sag mal, da warst du eben im Kino und weißt im Grunde nicht genau, was du gesehen hast? Naja, das außer, dass wieder mal die Kabinettwerbung so toll war, oder was? Nee, pass auf, Konstantin habe ich noch bezahlt, 5 Euro, und dann bin ich aber drinnen geblieben im Kino. Und dann, was hast du dann angekickt, das weißt du eben nicht. Na, also doch. Da hilft aber der Blick auf die Kinokarte auch nicht. Doch, weil ich habe mir eine geschnappt, falls ich vorne gefragt werde. Ach so. Ah, jetzt habe ich sie. Und, aber bist du sicher, dass du die richtige geschnappt? Bogeyman. Was? Bogeyman. Was? Bogeyman, genau. Und? Also, Konstantine will ich noch angucken, aber Bogeyman ist kein Film. Guckt euch den nicht. Aber hast du die aber angeguckt? Ich hab ihn, ja. Aber ja, blöde, oder? Die ganze Zeit habe ich geschlafen. Blöde. Sich im Film nicht ankicken, um rauszugehen, zu sagen, dass man sich hier nicht ankicken soll. Genau. Das sind die alltäglichen Widersprüche im Leben einer Frau. Gut, dann darf da hättest du jetzt widersprechen müssen. Das sind nur die alltäglichen Widersprüche im Leben eines Mannes. Mensch, Maja, siehst du, da bin ich wieder mal die bessere Frau hier im Radio. Ist auch nicht schön. Kommt man sich irgendwie ein bisschen blöde vor. Let me be Sandra Maischberger. Ach so. Wenn ich zu Hause bin, dann wünsche ich mir Körper der Einfalt. Ja, kommt aber nicht. Hab ich aber nicht hier. Hab ich nicht hier. Doch hast du, sagt sie. Da täuscht sie sich, die Jute, da täuscht sie sich. So, Mädels, wie geht's jetzt weiter? Was haben wir jetzt? Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ. Und dann vielleicht, dann brauchen wir praktisch noch was. Mädels, jetzt kommt er mal hier aus dem Allerwertesten. Hallo? Ah, hallo, wer ist denn da? Du Spaß. Ja. Hast du gedacht, ich glaube, dass du Mädchen bist, oder was? Ja, so luftet jetzt hier aber nicht. Warte, Mädels, ich rufe das ist hier das Mädchentelefon, die Selbsthilfenummer. Genau. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und wir wollen heute mal schön ein bisschen rumspielen, Stadtland Verbrechen. Hallo? Ja, hallo? Hallo, wer ist denn da? Hier ist die Sandra. Ja, hallo Sandra. Hallo, wer ist denn da? Ja, hi. Wer bist du? Angela! Ja. So, dann machen wir hier mal noch, vielleicht haben wir noch eine zweite. Hallo? Hallo, hier ist Illuminator. Ja. Hallo? Sag mal, irgendwie gibt's ja noch irgendwie so Elementarbeschränkungen offensichtlich bei so Jungs. Angela, du bist da? Ja. Ja, super. So, hallo? Ja. Wer ist denn da die andere Angela, nicht Angela? Ja, hallo, hier ist der Peter. Mensch, Peter! Seit wann bist du denn ein Mädchen? Erzähl doch mal. War das richtig irgendwie hart? Hat dir deine Mutti immer Kleidchen angezogen? Ja, Mann, Peter, das ist heute eine Mädchensendung. Na und? Ja. Naja, und? Na klar, sei ich. Ja, und? Jetzt hör doch mal auf, den zu beschimpfen. Das ist ja Peter, der musste als Kind immer Kleider tragen. Er hat ein schweres Leben, er hat ja gerade ein zerrüttetes Elternhaus. Ja, insofern muss man jetzt so ein bisschen Verständnis für den haben. Der Peter ist auch ein Stück weit eine Frau. Was mich aber nicht daran hindert, ihn rauszuschmeißen, verdammt nochmal. Ist er weg? Ja, gut. Ja, super, oder? Ja. Ja, ach, kick mal an, da hast du aber auch eine gewisse sadistische Freude. Ja, Frauen sind nicht unbedingt die besseren Menschen. Frauen sind nicht unbedingt die besseren Mädchen. Willst du mich jetzt auch wegdrücken? Oder? Nein, ich wollte nur irgendwie dein sadistisches Kichern. Das sind, und dann schmeißen wir den Hamster in die Wand. Und wenn wir das getan haben, stecken wir die Katze in die Waschmaschine. Und dann den Kanarienvogel in die Mikrowelle. Wie war der Name, Angela? So, jetzt suchen wir mal hier noch eine Partnerin für dich. Hallo, bist du hier eine Partnerin? Hallo? Ja, Mensch, Maja. Hallo, hier ist Tina. Tina? Hey, ja. Angela und Tina. Ja, passt schon, oder? Naja, weiß ich nicht. Aber unterschiedlichen Alters seid ihr schon, würde ich mal sagen, oder? Na, ich bin 41. Naja, sag doch. Das ist aber total unterschiedlich, 41. Und 22. So, wir spielen jetzt, seid ihr damit einverstanden? Habe ich euch auf meiner Seite, wir spielen heute nur mädchenmäßig Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ. Und vielleicht noch Stellen, wo man blaue Flecken haben kann. Nein, das ist scheiße. Wobei, das ist eigentlich super, würde mich immer auch interessieren. Ja. Wo Frauen überhaupt blaue Flecken haben, die zeigen ja mir auch nicht immer alle Stellen. Also das finde ich cool. Aber meinst du, könntest du jetzt aber eine blaue Stelle mit R sagen? Rücken, na gut. Rücken. Ja, eine blaue Stelle mit G? Gesicht. Jetzt nochmal ganz langsam, Gina. Ja? Trinkt der Typ sehr viel? Schlägt der täglich? Ich bin selber nicht heterosexuell. Du bist homosexuell? Trinkt die Typin täglich? Schlägt die dich oft? Nein, überhaupt nicht. Die fällt nur regelmäßig die Treppe hier runter bei uns zu Hause. Ja, so sagt man. Genau, so sagt man das dann. Dann bist du die offensichtlich. Nein, um Gottes Willen, nein. Du suchst jetzt noch neue Stellen, wo man ihr blaue Flecken zufügen könnte, ja, oder genau, was? Genau, ich sammle die. Nein, ohne Scheiß. Die fällt einfach nur die Treppe runter. Meinetwegen, blaue Flecken stellen. Wirklich, die ist ja älter als ich und wirklich, die plaut von der Treppe runter. Ungelogen. Ja, vielleicht sollte da ja mal ins Erdgeschoss ziehen oder so eine Wir wohnen im Erdgeschoss. Ihr wohnt im Erdgeschoss? Ja. ihr habt praktisch ja keine Treppe, die fällt sie trotzdem runter. Jedenfalls ja, sagt sie immer, wenn sie beim Arzt ist. Dann soll sie nicht so viel trinken. Ja. Die trinkt nicht. Ja, wo haben sie denn diese endlosen Striemen auf dem Rücken her? Naja, ich bin wieder mal die Treppe runtergefallen. Wo oder haben sie denn das blaue Auge her? Ich bin wieder mal die Treppe runtergefallen. Blauen Rücken, blauen Po, blaue Beine. Was? Boah. Kuttner. Ja. Vielleicht im Genitalbereich. Was? Genitalbereich ist auch mit G. Das heißt Genitalbereich. Ja, habe ich das gesagt? Du hast Genitalbereich gesagt. G, habe ich gesagt. Nein, du hast G gesagt. Nein. Mann, Genitalbereich. Nein. Das klingt ja eklig. Ich meine, Genitalbereich klingt ja schon eklig genug, aber Genitalbereich. Ich habe gesagt G. Glaube ich nicht. Natürlich. So, Mädels, könnt ihr mal hier einen Moment in der Leitung bleiben, weil jetzt kommen erstmal hier die Fritz News. Dann mach mal News und wir warten, oder? Ja, ich muss aber dazwischen auch mal ein bisschen Musik spielen, weil ich nicht so Wort auf Wort stoßen darf. Okay. Das haltet ihr da wohl aus. Da könnt ihr euch nämlich schon mal ein bisschen Gedanken machen. Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ, blaue Flecken. Ja, ich koche nebenbei weiter. Für Lesben sind Lesben, auch, ja, auch fiese Typinnen erlaubt. Wollte ich jetzt nur ergänzen. Man, sag mal, hast du das neulich gehört, wie ich mein schönes Lied gespielt habe? Wir sind die homosexuellen Frauen? Ich? Ja, hast du das gehört? Nee, leider nicht. Hast du nicht gehört? Ich hab dir 3 oder 4 Wochen nicht mehr gehört. Ah, ist das ein Ärger. Ich hab glücklicherweise, weil ich meine Tüte noch nicht ausgeräumt habe, habe ich die Platte nochmal dabei. Machst du die für uns? Die Flying Lesbians. Ja, hau rein. Ja, die mache ich dann. Ist zwar alt und scheiße, aber okay. Woher kennst du die? Oh mein Gott, Junge. Mann! Ich bin 41. Ich hab die praktisch nur entdeckt. Wobei, ich hab die auch im Radio gehört. Damals noch beim Kollegen Lehnert beim SF Beat. Nur die gibt's ja auch schon ein ganzes Weilchen. Gibt's die immer noch, die Flying Lesbians? Weiß ich nicht. Kanntest du die mal persönlich? Ich frage nur. Naja, kann ja sein. Aufgrund dessen, dass ich lesbisch bin, heißt nicht, dass ich... Nein, nicht aber wenn du die Band kennst, dann ist es ja irgendwie so eine Band, wo man die man wahrscheinlich dann auch gesehen hat. Die wird ja jetzt im Radio rauf und runter gedudelt worden sein und sagen wir mal, im SFB-Fernsehen rauf und runter. Nö. Also insofern hat man die dann wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen bei Joe's am Kudamm. Was? Nee. Weiß ich auch nicht. Nee, nicht wirklich. Gut, nicht. Okay. Naja, schön. Dann machen wir jetzt erstmal hier eine... Ach, da müssen wir hier mal wieder eine andere Musik machen. Ach so, warte mal, welche Musik mache ich denn jetzt mal hier? Ach, ist das kompliziert. Jetzt mache ich hier erstmal was Einfaches und dann machen wir Flying Lesbians, okay? Okay. Gut, und dann kommt Nachrichten und dann jetzt aber weiter und ihr könnt euch schon mal Gedanken machen. Ist nämlich auch nicht schlecht, wenn sich Frauen hin und wieder mal Gedanken machen. Die machen sich aber in aller Regel viel zu viele Gedanken, oder? Wenn man da 10 Minuten zu spät kommt, dann sehen die einen schon immer verblutend jetzt ist schrecklich. Am Baum irgendwo hängen. Eieiei. Oh, Wacker. Jetzt habe ich hier auch gleich wieder Unsinn gemacht. Der muss unkorrigiert werden. Also Kinder, ihr seht schon, ich habe jede Menge hier zu tun. Denn mal bis gleich, ja? Arbeite jetzt und wir warten. Ja, ich arbeite, ja. Mann, arbeite. Ist das wirklich lesbisch, aber total, total kapitalistisch irgendwie auch. Arbeite. Stechuhrerin raus, zack, zack. Wenn ich morgens zu meiner Bäckerin gehe und sag, guten Tag, www.dreibrötchen.de. Und meine Bäckerin, drall und rosig und fromm, sagt www.brötchensindaus.com, dann fängt der Tag nicht gut an. Wenn ich mich also frustriert aus dem Backshop auslogge und dabei zufällig in eine alte Liebe jogge und rufe, hey, es ist doch nie zu spät, wie wär's jetzt gleich mit tete-a-tete@myhome.de? Und sie sagt, nee, dann... Leider geht der Tag nicht gut weiter. Wenn ich am Nachmittag mein Spiegelbild frag, weißt du eigentlich, warum ich dich nicht so mag? Und mein Spiegelbild die Antwort schuldig bleibt, sich nur stumm die Nase putzt und ausgiebig die Augen reibt, so lang, bis ich zu viel kriege, Käse quetsche, Gabeln staple, Löffel biege, mit meinem Schicksal hadere, wüte, weine, dann hab ich den Chatroom ganz für mich alleine. Dann sag ich zu mir selbst, hallo du schöner Knabe, schau mal, ich habe deine Idee. Wir zwei gehen jetzt zusammen in ein Separé. Und lautet hier die Antwort wieder nee. Dann schallt es schaurig durch die menschenleeren Glasfasern mein www, wenn er losgelassen.org, während ich es so viel entfesselte Energie war nie dem nächstbesten Mailserver aber sowas von besorgt. aber sowas von besorgt. Ich weiß, das alles klingt nicht sehr gesund. Aber was soll ich machen? Mein Tag läuft halt irgendwie unrund. Wenn ich am Abend völlig ausgelaugt finde, dass mein ganzer Lebensentwurf nichts taugt, dass meine Anmache veraltet ist, meine Leidenschaft erkaltet ist, meine Stirn schlecht gefaltet ist und ich mich deshalb ganz altmodisch in den Kühlschrank sperre und da drin gegen die Wände lauf, dann hört der Tag nicht gut auf. Dann kann die Nacht eigentlich gleich ganz ausfallen, es sei denn, es schneien noch ein paar gute Freunde bei mir rein und ich höre uns gemeinsam ein altes Liedchen lallen und das geht so. Das Glück passt in ein Kleid von H&M. Das Glück findet dies Kleid sogar bequem. Das Glück ist sowieso unkomplizierter als man denkt. Und doch gibt es das Glück nicht geschenkt. Und doch gibt es das Glück nicht geschenkt. Und doch gibt es das Glück nicht geschenkt. Föhn waren das. Wenn Fritz in Pankow, dann 102,6. Fritz Info. Das Wetter, die Nacht bleibt trocken bei plus 4 und minus 2 Grad. Morgen früh geht es erstmal regnerisch los. Nachmittag scheint aber die Sonne bei 11 bis 14 Grad. Und jetzt scheint die Sonne mit Matthias Kerkhoff. Guten Abend. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben die Reform des Euro-Stabilitätspakt beschlossen. Das verlautete aus Diplomatenkreisen am Rande des Gipfeltreffens in Brüssel. Die Reform sieht vor, den Pakt künftig flexibler auszulegen. Die deutsche Lufthansa übernimmt die Schweizer Fluggesellschaft Swiss. Ein entsprechender Vertrag ist am Abend in Zürich unterzeichnet worden. Die Swiss soll eigenständig arbeiten und ihren Namen behalten. Auch der Flughafen Zürich soll als internationales Drehkreuz erhalten bleiben, heißt es. Bundesverteidigungsminister Struck hat dem Kosovo weitere Unterstützung zugesagt. Struck sagte, die deutschen Soldaten würden so lange bleiben, wie es erforderlich sei. Die Friedenstruppe hat derzeit rund 18.000 Soldaten im Kosovo. Die Bundeswehr stellt mit rund 3.200 Mann den größten Anteil. Nach dem Amoklauf eines Schülers im US-Bundesstaat Minnesota ist das Motiv des Täters noch unklar. Mitschüler erzählten, der Todesschütze habe bereits vor einem Jahr über Pläne für einen Überfall geredet. Der 15-Jährige hatte in der vergangenen Nacht 9 Menschen getötet und danach sich selbst erschossen. Zum Sport. Die Eisbären Berlin haben ihr drittes Playoff-Viertelfinalspiel gegen Augsburg mit 2:1 gewonnen. Der Verkehr auf Fritz A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt zwischen Fürstenwalde Ost und Briesen. Gefahr durch einen liegen gebliebenen PKW. Bitte Vorsicht. Das war manchmal die graue Pillepalle im Kopf, oder? Du auch? Wir machen jetzt mal. Ja, naja, diese. Und jetzt die Sonne mit Matthias Kerkhoff. Ich sollte unbedingt. Ja? Naja, aber okay. So ein bisschen. Nein, naja, naja. Charmant war der im Main, aber ich dachte, ich fange dann doch lieber bei BB-Radio an, oder? Ja. Ja. Mehr Musik danke, gleich. Matthias. April. Ein Monat, 3 exklusive Fritz-Radio-Konzerte. Das erste Radiokonzert am 4. April. Garbage. Garbage. Live in den Fritz-Studios. Das zweite Radiokonzert am 10. April. Stereophonics. Die Stereophonics auch live in den Fritz-Studios. Und das dritte Radiokonzert am 17. April. Wir sind Helden. Wir sind Helden. Live aus dem Fritz-Club im Postbahnhof Berlin. Fritz im April. Fritz im April. Fritz im April. Ein Monat, 3 Radiokonzerte. Garbage, Stereophonics, Wir sind Helden. Live, exklusiv und im Radio. Fritz! Hier sind die homosexuellen Frauen. Das waren The Flying Lesbians mit Wir sind die homosexuellen Frauen. Am besten fand ich ja dann doch die Zeile, Mann, du stehst da und lachst so schlau, doch vielleicht fühlen wir wieder deine eigene, wie deine eigene Frau. Das wäre irgendwie prima Spitzendrohung. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, hier ist irgendwie wieder Frauen, Mädchen, Girly, Tucken, Torten, Fregatten, Dingschen. Sprechfunk heute. Kerle sollen nicht anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wir spielen hier heute Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ, blaue Flecken stellen und der darf nicht fehlen. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. So, ihr Damen von der Backenzahnabteilung. Mantina, das ist echt ein Spitzensong, oder? Ja, war ganz gut. Wieso denn? Ach ja, ja, nett. Ja? Ja, finde ich gut. Ich würde mir immer mal, der war nicht scheiße, ich würde mir ja, den immer gerne mal, okay. So als, naja, es ist egal, muss auch nicht. Ich finde den total toll. Ich würde mir den immer gerne mal als Coverversion von einer, vom Chor der Freiwilligen Feuerwehr Luko Petershagen zum Beispiel wünschen. Das wäre, glaube ich, auch ja nicht schlecht, oder? Das wäre dann so Rollenprosa. Whatever, ja. Whatever. Naja, ich meine, wir wollen uns mal nicht vormachen. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick, wir sind die homosexuellen Frauen, klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil es so unmittelbar ist. Aber jede Heavy-Metal-Band singt ja eigentlich ohne Standard, als wir sind die homosexuellen Männer, oder? Die heterosexuellen Männer. Ja. Naja, gut. Ja. Okay. So. Angela und Tina. Jo. Ja. Wann hast du rausgekriegt, Tina, wann hast du rausgekriegt, dass du lesbisch bist? Ich? Ja. Och Gott, so mit 17, 18. Und war das schwer? War das doch so? Also ich meine, wenn du jetzt 41 bist, dann war es ja wahrscheinlich 17, 18 Dollar eine etwas andere Zeit, oder? Ja, das war nicht leicht. Aber wobei, anders, naja, kommt drauf an, bist du aus Berlin? Nee, ich bin aus München. Aber ich meine, ich lebe jetzt inzwischen seit vielen Jahren in Berlin. Ja, ja. Nee, aber ich meine, andererseits war ja dann auch so die Zeit, wo dann so rote Fahnen die Straßen irgendwie noch und Rasterfahndungen und sowas alles, oder? Ja. Was heute ja nur der Rastafari, oh ja, war ich früher Rastafari. Ich habe gerade Schülerzeitung gemacht und da genau. Wurde ich deswegen auch so angegangen und so, ja. Ja. Bin halt wild. Angela, könntest du dir vorstellen, eine linksradikale Schülerzeitung zu machen? Nee, ich ach, wenn, nee, dann eher eine rechtsradikale Schülerzeitung. Die ist irgendwie cooler, oder? Ich sage nichts. Du sagst nichts! Ich habe gesagt, ich sag dazu nichts. Ja, sag ich doch, du sagst nichts! Genau. Mensch, Meier, warum nicht? Nein. Nein, warum denn nicht? Ich werde doch hier nicht meine politische Meinung äußern. Warum denn nicht? Nein. Mann, ist doch nicht verboten, politische Meinung zu äußern. Oh, Angela, jetzt würde mich, doch. Jetzt würde mich aber interessieren, oder? Was? Ja, jetzt würde mich interessieren, deine politische Meinung, Angela. Ich will ja nicht wissen, was du wählst. Ich gehe überhaupt nicht wählen. Genau. Ja, ja, weiß ich ja. Aber warum kannst du... Ich bin überhaupt gar nicht politisch. Ich bin politisch. Politik scheiße. Politiker sind doof und die Wirtschaft nur in die eigene Tasche. Willst du mich verarschen? Nein, war jetzt meine Nachfrage. Wie ist denn deine politische Meinung? Gemischt. Gemischt ist nicht schlecht. Ein bisschen rechts, ein bisschen links, eins fallen lassen, oder? Genau. Voll die Strickvariante von politischer Meinung. Mann, Mädchen, du sag doch mal. Nein. Was heißt denn gemischt? Linksradikal und rechtsradikal? Ja, genau. Ja? Ach, dann reden wir doch mal über rechtsradikal. Das finde ich ja viel interessanter. Linksradikal kennt man ja immer, also kenne ich. Rechtsradikal, was denn? Was bist du denn? Was ich bin? Ja, natürlich. Nee, ich bin ein Mann. Da fragen wir jetzt mal überhaupt gar nicht nach. Ist ja heute eine Mädchensendung. Männer kommen praktisch nicht zu Wort. Ach so. Nein, aber ich meine, sag doch mal. Was soll ich dir denn jetzt sagen? Naja, so ungefähr, was du meinst mit gemischt. Ist schon interessant, oder, Tina? Ja, doof wie Stock, oder was? Oh, Mann, ja. Tina, jetzt hör doch mal auf in die Gläser. Nö, also da bin ich radikal. Also man muss da zumindest ansatzweise ein bisschen politische Meinung haben. Es ist auch okay, wenn jemand eher rechts ist. Es ist völlig in Ordnung. Ja, ich habe ja eine meine Meinung, bloß die muss ich ja hier nicht im Radio äußern. Nee, müssen wir nicht, aber warum denn nicht? Ich muss dich doch nicht schämen dafür, oder? Ich schäme mich auch nicht dafür. Ja, wenn ich dich nicht dafür schämen muss, dann sag doch. Angela, bist du lesbisch? Warte mal, Angela, bist du lesbisch? Nein. Siehst du, deine sexuelle Orientierung sagst du sofort im Radio. Da wirst du doch wohl deine politische Ausrichtung im Radio nennen können. Ist doch viel intimer. Du kannst doch sagen, das ist eine Frage, die verbitte ich mir. Das geht dich einen Dreck an, ob ich lesbisch oder hetero bin. Hättest du recht? Aber wenn ich die frage, wie bist du denn so politisch? Ups. Ich glaube, jetzt ist er weg, wa? Angela? Nein, ich bin nicht weg. Nein. Nee, so feige ist er doch wieder nicht. Nee, hat er eben so geknackt, okay. Ja. Könntest du dir manchmal vorstellen, linksradikal zu sein, Angela? Bloß mal so vorstellen. Hallo? Wie gesagt, ich sag dazu nichts. Könntest du dir vorstellen, rechtsradikal zu sein, Angela? Bloß vorstellen. Links nicht und rechts nicht, okay? Was denn? So Mitte, so praktisch so lauwarm, so ich weiß nicht genau. Eher ja, genau. Eher so FDP? Eher so neoliberal? Denkst du auch, dass die Bemessungsgrundlage verbreitert werden muss? Machst du dir manchmal Gedanken um die Unternehmenssteuerreform? Nicht? Ja, ich mache mir über alles Gedanken. Echt? Über die Unternehmen? Dann erzähl mir doch mal, welche Gedanken du dir über die Unternehmenssteuerreform gemacht hast. Das würde mich total interessieren. Ich versuche mir da mal Gedanken zu machen, das gelingt mir Sag nicht. Sag mal, wolltest du nicht irgendwas anderes von uns wissen? Nein, aber du hast gerade gesagt, du machst dir Gedanken über die Unternehmenssteuerreform. Du hast gesagt, du machst über alles Gedanken. Da, sag mal, du beschwerst die Unternehmenssteuerreform. Dass du irgendwelche Kerle anrufe und dann ruft man eine Frau an und dann, weiß ich nicht, dann wird die ernst genommen. Oh Mensch, Angela, jetzt heul doch nicht. Und dann wird die ich ernst heul genommen. Nicht. Ach, natürlich. Ja. Nein. Sag doch einfach, was Sache ist. Ich meine, okay, hier hören ein paar tausend Leute mit mir und ich sag doch auch, was mit mir ist. Na, was willst du denn? Ich bin auch Unternehmer, ich bin auch selbstständig. Und? Du bist Unternehmerin? Was willst du denn? Sag mal. Ich? Ja. Ich will einfach nur, dass du einfach mal sagst, politisch zu deinem Standpunkt, einfach nur aus Spaß, meine Güte, sag's halt. Sag doch. Nein, ich werde mich jetzt, nein. Das ist doch meine persönliche Einstellung. Oder bist du praktisch ja nicht politisch? Bist du unpolitisch? Ist doch auch okay. Ja, natürlich. Und die meisten Kiddies von heute sowieso. Also dann könntest du sagen, Politik interessiert dich überhaupt einen Dreck. Kiddies mit 22, naja, ja, okay. Mit 22 bist du noch ein Kiddie. Naja, gut. Jo. Also verheiratet seit 3 Jahren, ein Kind mit 2 Jahren. Na und also, ich habe 2 Kinder, bin 41 und bin nicht verheiratet also. Ja, bist du jetzt auch noch ein Kitty? Nein. Na, ich nicht, ne? Na also. Ich hast bin ja auch ein Happen älter. Hast du die Kinder gekriegt, als du schon lesbisch warst? Ja. Und das war dann so eine Überlegung? Ein Schuss, 2 Treffer. Was, einmal und 2 Kinder? Zwillinge ja, oder was? Ja. Das lassen wir jetzt aber mal außen vor. Das ist ja auch praktisch. Ich war angetrunken, okay? Ja, ne, ich will ja, oh Mann, ey, ich trete heute nur in Fettnäpfe. Mensch, überall Stellen, wo blaue Flecken sind. Nee, fass ja, da nicht an. Ah, nee. Wahrscheinlich wollte sie doch wissen, wo die Stellen mit den blauen Flecken sind, ne? Genau, wollte ich. Deswegen ist sie vielleicht auch lesbisch geworden, ich weiß es. Nein, will ich ja. Nein. Moment. Nee. Also so nicht. Boah. Ja. Ach, wobei, den finde ich eigentlich am besten, wenn sich der Hörer selber zankt und ich hier nicht immer das Arschloch geben muss. Ja, dann brauchst du mich nicht fertig machen. Wenn die Hörer selber Arschloch sind. Mann, ich mach dich doch überhaupt gar nicht fertig. Angela, das interessiert mich bloß. Und wenn du sagst, du machst ja Gedanken zur Unternehmenssteuerreform, dann interessieren die mich natürlich. Ja, die Gedanken würde ich auch gerne hören. Ah, jetzt komme ich mir wieder abgrundtief schlecht macho-mäßig vor. Gut, denke jetzt, jetzt müssen wir die Frauenbeauftragte vom RBB wieder einschalten, die vermittelt. Und die mir eine Standpauke hält und sagt, Herr Kuttner, an die Tafel. Ah. Na, jetzt ist ja hier die Laune. Also du kannst mich ja fast alles fragen, aber meine politische Meinung und meine Einstellung dazu, das sage ich jetzt nicht im Radio. Warum nicht? Nein. Nee, ich sage ja nicht, du sollst es sagen. Ich frage nur, warum du die im Radio nicht sagst. Hast du Angst, dass der Verfassungsschutz dann bei dir vor der Tür steht? Oh, Angela? Ja? Hast du Angst, dass dann der Verfassungsschutz vor der Tür steht? Mann, nein, und dein Kind ich will mutterlos. Einfach nur ein bisschen mit dir quatschen und hier nicht über was. Ja. Sonst was. Weißt du, worüber ich gerne mit dir reden würde? Erzähl. Über Politik. Ich bin schon still. Angela ist nicht still. Die schlägt jetzt aus Verzweiflung und aus Frustration ihr Kind. Nee, hoffentlich nicht. So, wollen wir jetzt also garantiert nicht, also. Nee? Nee. Meinst ich du nicht? Ich habe auch keine blauen Flecken, also ich weiß ja nicht. Ich habe auch keine blauen Flecken. Wie alt ist denn dein Kind, Angela? 2,5. Hm. Hat das blaue Flecken? Ja, sicherlich. Sag mal, der Alte lacht schon wieder im Hintergrund, oder? Nein. Wieso? Ach, deswegen darfst du jetzt nicht über Politik reden. Ich darf, aber ich will es nicht, oder? Weil nicht jeder, der zuhört, meine politische Meinung will. Weil der Kassierer im FDP-Kreisverband Zehlendorf ist. Kann es sein? Oh, weia. Eieiei. Auch Angela, sei mal ein bisschen locker und entspannt. Also ich bin locker und entspannt. Also ich glaube, das schweißt gerade ein bisschen sehr aus, oder? Nein. Da war richtig eine Liebe zwischen euch, das ist doch nicht, oder? Ich kann mit Lesben nicht so viel anfangen, aber nein. Wieso, denn was soll denn Ditte heißen? Und hat ja auch jeder seine eigene Meinung. Mhm. Ach, findest du lesbisch irgendwie problematisch? Für mich persönlich ja. Ja, die will ja nicht von dir. Hey, Moment, kurz mal, warte mal. Dann hast du wirklich ein Problem. Weil 99% der Leute, die Probleme haben mit einem Homosexuellen, die das Ich habe damit kein Problem. Doch, du hast damit ein Problem. Nein, ich habe damit kein Problem. Angela. Meine Tante ist auch lesbisch. Ja, ne? Angela, klingt jetzt aber gerade ein bisschen so, als ob du ein Problem hättest. Ich habe damit kein Problem. Ich habe nur gesagt, wenn sie mich persönlich nicht anmachen, dann habe ich damit auch kein Problem. Wer soll dich denn bitte anmachen? Machen sie doch nicht. Ha? Machen sie doch nicht. Naja. Bist du schon mal von Lesben angemacht worden? Ja. Ich noch nicht. Ja, ich schon. Ach so. Ich meine jetzt nicht mit dem Punkto Streit, sondern angemacht. Echt? Ja. Und bist du schon mal von Kerlen angemacht worden? Ja. Ja, und ist es besser, sag mal? Ja, das ist wenigstens das Geschlecht, was mich anspricht und weiß ich nicht. Na und ich bin auch schon von Kerlen angemacht worden. Ja, trotzdem. Und deswegen habe ich nicht gegen Jungs, wisst ihr? Ich habe bloß ein Problem damit, wenn sie zu mir ankommen und von mir irgendwas wollen. Und aber ich komme doch gar nicht bei dir an und will was von dir. Ich will da nicht von dir. Sondern allgemein. Ich hatte meine Arbeitskollegen und die haben sich auf heterosexuelle verheiratete Frauen stürzt, oder? Warte mal, du hattest eine Arbeitskollegin, die hat dich immer volle Pulle angemacht? Ja. Und ich habe ihr 3000 Mal gesagt, dass ich nichts von ihr will und dass ich nicht lesbisch bin und die hat keine Ruhe gelassen und sowas nervt. Ja, aber dann hat die doch einen Schuss gehabt. Also dann hat die dann in erster Linie einen Schuss gehabt und war dann lesbisch. Das gibt's aber bei Kerlen auch, oder? Bist du nicht von Kerlen auch schon mal so penetrant angemacht worden, dass man denen sagt, nein, ich will nichts von dir und dann baggert er weiter, nein, ich will nichts von dir und dann baggert er weiter, nein, ich will nichts von dir und dann baggert er immer noch weiter? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich echt habe ich mich beim zweiten Mal, ich will nichts von dir in Ruhe gelassen, ja. Oi, oi, oi, das waren ja Weicheier, was? Naja, oder? Die hätten wir ruhig ein bisschen weiter baggern sollen, die Penner. Oh, ja, schmeißen. Naja, ach, jetzt hören wir auf. Das ist ja alles. Ach, wir kommen ja hier vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ja. Vom Hundertsten ins Tausendste. Gut, dabei wollen wir doch bloß harmlos spielen. Ja, genau. Genau. Da ja, sind sich die feinen Damen aber wieder einig. Wenn es jetzt gegen Mann geht, klar, oh ja, da verschwestern wir uns. Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ, blaue Flecken. Habt ihr den Zettel da vor euch? Nö. Ich mach das im Kopf. Bist du sicher? Na, ich hoffe. Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ, blaue Flecken. Soll ich meinen Zettel machen? Ja, ist vielleicht besser. Ich bin davor vielleicht hier. Und vielleicht wäre jetzt hörst du mal auf rumzumeckern, Angela, Mensch. Jetzt lässt die hier aber die Mutti raushängen. Hättest du doch vorher schon machen können. Weißt du, immer meckern. Immer ja, die Heteros. Oh, ach, die jene immer auf den Keks, oder? So ist dir schon mal aufgefallen, Angela, dass die Mehrzahl der Politiker heterosexuell ist? Ist doch schrecklich. Darum ist die Politik so schlimm. Ja, sieht man ja bei Westerwelle. Bei wem? Hm? Bei Westerwelle? Ja. Ja, ach na, wenn der mal rankäme, wenn der mal Kanzler wäre. Ach, was denn für einem wunderbaren Deutschland würden wir leben. Mann, das wünsche ich mir. Oh, wei. Ja, supi. So, also wer jetzt irgendwie von den hier anwesenden oder draußen zuhörenden Damen den Ehrgeiz hat, sich hier am Spiel zu beteiligen, sollte sich einen Zettel nehmen, einen Stift nehmen. Okay. Da Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ und blaue Fleckenstelle rufschreiben und hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Mein Akku ist weg. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, jetzt spielen wir aber los, wa, ihr Mäuse? Ihr Motten, ihr süßen Torten oder wie man Frauen heute zeitgenössisch anspricht. Ich bin ja im Jugendsprachlichen nicht ganz so sicher. Ich würde mal, Angela, du sagst halt, ich fange an so bei mir intern zu buchstabieren. Dann bleibe ich bei irgendeinem Buchstaben stehen und dann müsst ihr so schnell wie möglich Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ, blauen Fleck aufschreiben. Und wer alle durch hat, sagt halt. Ja, ist das klar? Ja, klar. Gut, dann fange ich jetzt an zu zählen. A. Stopp. T. Huch. Und los geht's. Oh, weia. Tja. Oh. Hier, dein Alter darf er nicht mitarbeiten, Angela. Moment. Der soll da schön in seinem Feinrepemp mit seinem Bierbüchschen auf der Couch sitzen bleiben. Okay, er ist nicht da. Wer ist fertig? Ich, Tina. Tina ist schon fertig? Ja. Boah, Angela. Wie weit bist denn du? Wie viel hast denn du, Angela? 1, 2, 3. 3? Eieiei. Na, dann wollen wir jetzt mal hören, was Tina sagt. Eine Stadt mit T? Turin. Turin. Ach, kick an, ist die Toskana-Fraktion ein Land? Thüringen. Thailand. Thüringen ist kein Land. Thüringen ist ein Bundesland. Naja, Stadt. Wir waren bei Stadt. Nee, naja, Thüringen ist aber auch keine Stadt. Also aber mal, Thüringen ist, wenn, dann eher ein Land, als es eine Stadt ist. Ja. Hast du eine Stadt, Angela? Mit T? Also ich habe jetzt Thüringen geschrieben. Schiebt es mal nach rechts, sag Land. Dann will ich es mal gelten lassen. Thailand und Thüringen. Ist ja immerhin ein Bundesland. Ein Bundesland ist ein Land. Türkei. Ja, jemand ist in, ach so, da hast du Türkei. Hm. Gut, Türkei und Thailand, ist klar, ein Verbrechen? Totschlag. Angela, hattest du... Terrorismus. Naja, gut. Scheidungsgrund? Scheidungsgrund. Warte, erstmal Angela. Hey, Tittengrabschen. Hallo, Angela? Hm? Das ist doch ein Grund zu heiraten, Tittengrabschen, oder? Jetzt habe ich nicht gesagt. Ja, nee, ich frage ja bloß. Ich frage jetzt der bei Tina nach. Wie stolle, wa? Nicht Tittengrabschen ist dann schon. Na gut. Hör doch mal auf. Was? Ich war Stulle, glaube ich. Also ich meine, ich will es nicht sein, aber das galt mir. Oder, Tina? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Was heißt hier? Ja, natürlich. Ja, Kuttner, ich beschimpfe dich in einer Tour. Ja, ich merke schon. Egal, ob ich dich am Telefon habe oder nicht. Ich sitze vom Radio und schimpfe. Na, das ist doch super. Das finde ich auch ganz gut. Machen ja sonst nur die Heteros, oder? Ja, genau. Ja, genau. Scheidungsgrund ist quasi Tittengrabschen. Hattest du einen Scheidungsgrund, Tina? Angela? Tittenfick. Echt? Hm? Mann, sag mal, die jungen Mädels, ey, die gehen aber zur Sache, oder? Da kommen wir kaum hinterher. Wieso ist das ein Entscheidungsgrund? Du hast ja gesagt, Tittenkrapschen ist auch eine. Ja, hab ich nicht gesagt, hat aber Tina gesagt. Ja, ja? Also sag mal, macht das unter euch aus, Mädels. Ich will damit nichts zu tun haben. Gut, na. Ja. Ich finde es nicht nett, die macht mir ja alles nach. Ich werf irgendwas ach so. Und sie sagt irgendwas ähnliches. Stimmt, du hast aber nur drei gehabt. Ich habe nicht Ähnliches gesagt. Ach so. Wenn es da steht, dann habe ich es aufgeschrieben. Ja? Aber Angela, dann hast du jetzt nicht mehr. Du hast drei Sachen, oder? Du hattest ein Land, du hattest ein Verbrechen und einen Entscheidungsgrund. Ja, sind vier Sachen. Land, Verbrechen, Entscheidungsgrund sind, sagen wir mal, drei Sachen. Oder? Ach so, hat ja nicht... Ja, Stadt war ja Stadt war nicht Thüringen. Haben wir ja. Gut, fieser Typ? Thorsten. Wieso? Wer ist denn Thorsten? Bekannter. Echt? Mhm. Und der ist total fies? Ach, wie eine Sau. Gut, will ich... immer mein Bier weg. Nee, ist nicht nett. Ja? Naja, will ich mal glauben. Und eine blauen Fleckenstelle mit Tee? Tutis. Was? Titten. Schon wieder? Ja, natürlich. Mann, sag mal, ihr habt aber auch eine grobe Sprache immer. Naja, wie Lesben so sind. Ja, genau wie sie. Ja, ey, hör auf, Angela. Ich denke, ich will mich hier nur an deinen Entscheidungsgrund erinnern. Immer der war aber auch nicht gerade besonders zart. Zart, feinfühlend. Dann habe ich bei fiesen Typ Thomas. Nee, du hattest vorhin keinen fiesen Typen. Ist dir jetzt eingefallen? Ja, ist mir jetzt. Wer ist denn Thomas? Mein Nachbar. Und warum ist er fies? Ja, weil er immer Tüten tortet. Die Tür nicht unten abschließt. Ach Gott. Ja. Mensch, Maja, echt? Weil er die Tür nicht ab... Wieso soll er die Tür immer abschließen? Muss abgeschlossen sein. Eieiei, Angela, du machst mir auch ein bisschen Angst. Gut, na? Ja. Könntest du mir mal einen äquivalenten Gegner besorgen? Jetzt hört er mal auf. Ist dein Mann bei der Freiwilligen Polizeireserve? Angela? Angela, ich hab dich gefragt. Ja, da kannst du wohl aussehen, dass der Mann von Tina nicht bei der Freiwilligen Polizeireserve ist. War jetzt eine Frage an dich? Angela? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, oder nein? Nee, sie ist doch lesbisch, sie hat ja keinen Mann. Ich meine dich doch. Ob dein aber Mann Kinder, bei der Freiwilligen Polizei... Meine Kinder einmal Nein gesagt. Ach so, du hast Nein gesagt, gut. Oh, ist das hier heute anstrengend. Sag mal, ich habe gedacht, ich mache mal hier total eine entspannte Sendung mit Mädchen, aber denkst du? Ja. Total ein Stressfeuerwerk wird hier abgefeuert. Gut, na, ich bin schuld. Ich bin lesbisch, weißt du? Nee. Damit hat die Trulla ein Problem. Jetzt hört doch mal auf, ihr Torten. Ja. Aber totale Stutenbissigkeit und Zickenterror. Nein. Oder? Die Klischees aufs Feinste erfüllt. Ich danke euch aber trotzdem für euren Anruf. Ich würde jetzt aber gerne weiter. Und hat mir. Ach so, weil du gewonnen hast, denkst du? Ja. Ja. Angela? Ja. Angela? Wo ist weiterspielen, aber irgendwie bin ich mit ihr nicht auf einem Niveau. Nee, aber du hast... Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber was Angela, du hast jetzt, glaube ich, weil du ja verloren hast, bleibt praktisch Tina drinne. Mhm. Ja, ruf ich nochmal an, kein Problem. Okay, ich danke dir. Ja, natürlich. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, okay. Oh. Ja, lässt sich aber die Butter nicht vom Brot nehmen. Und wenn nicht, kommt die Motorradgang vom Alten hier und poliert mir die Fresse, oder? Mensch. Angela, vielen Dank. Okay. Tschüss. So, dann muss ich jetzt erstmal wieder eine Entspannungsmusik machen. Sag mal, Tina, du bist ja in dem Alter, dass du quasi ohne die Sendung täglich hören zu müssen Thomas Kapielski kennst, oder? Natürlich, selbstverständlich. Das ist ein feiner Mensch, dieser Thomas Kapielski. Ein wunderbarer Mensch. Ein feiner Mensch. Der hat mir jetzt hat mir jetzt eine schicke kleine Mini-CD geschickt. Auf der denn, jetzt muss ich erstmal gleich kicken, wie der Song wieder heißt, auf der quasi so eine Schlager-Cover-Revue singt, Bericht zur Gesamtlage und erfüllt eigentlich alle Erwartungen, die man an Thomas Kapielski hat. Tina, die Musik hören wir uns an, bis gleich, ja? Okay, ich bleib dran. Okay, danke schön, bis gleich. So Mädels, dann geht's weiter hier. Ihr könnt, also jetzt hören wir erstmal eine Musik, ihr könnt aber in der Zwischenzeit anrufen, das ist hier die Telefonnummer. Wenn ihr mädchenmäßig gegen Tina antreten wollt im Stadt-Land-Verbrechen-Scheidungsgrund, fieser Typ, blaue Fleckenstelle, Wettbewerb mitspielen wollt. Das hier die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Und das hier ist Thomas Kapielski, Bericht zur Gesamtlage. Und heute Abend hab ich Kopfweh.

Vielleicht doch nochmal eine Sendung mit Kapielski zu machen. Vielleicht noch vor der Sommerpause. So, Tina, du bist noch da? Ich bin noch da, ja. Du bist da, so super. Dann suchen wir dir jetzt mal hier eine Partnerin. Aber ein bisschen was Netteres und nicht wieder so ein... Mann, jetzt hör doch mal auf rumzumeckern. Lass mich halt mit. Mann, das war eine junge Mutti. Na, Mann, ich bin eine alte Mutti. Ja, du bist eine alte Mutti. Da muss man ein bisschen Verständnis haben für junge Muttis. Hm. Die müssen sich doch erst mal finden. Och, liebe Leinchen, in dem Alter hatte ich mich schon gefunden. Ja, echt? Ja. Na gut. So, dann wollen wir mal hier kicken. Hallo, wer ist denn da? Ich bin Josie. Hallo, ich bin Josie. Na, du klingst ja nett. Josie? Josie? Ja, ich weiß ja gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier schon gleich drin bin. Naja, so. Schwupp, das geht hier wie Brezelbacken. Ja. Das ist echt eine total jugendgemäße, schnell geschnittene, forsche Sendung. Ja, das ist toll. Ja. Mit einem total charmanten Moderator. Oh ja, nun nicht mal nur selbstverständlich. Der auch von sich durchaus behaupten kann, dass er ein verdammt feiner Mensch ist. Ja. So, Josie, wie alt bist denn du? 15. Mann doch! Oh. Echt? Ja. Und aber auch bis über beide Ohren hetero. Ja. Bis zum Abwinken. Ja. Hetero satt, möchte ich mal sagen. Ja. Ja, hetero vom Feinsten. Ja. Ja? Ja? 100 pro hetero. Ja, ist gut. Okay, wir fangen jetzt an. Ja? So, aber wir müssen erstmal rauskriegen, ob du jetzt auch rechtsradikal bist. Nee, bin ich. Warum denn nicht? Sag mal. Na, weil die sind überall, sind die alle rechtsradikal, aber wenn man sie mal fragt, ach nö, nur ein bisschen, sage ich jetzt mal nicht. Nee, also die war ein bisschen durcheinander. Ich weiß auch nicht, was sie hatte. Ja, war ein bisschen, ja, genau. Also die war wohl, also... Naja, weil ich natürlich schon wieder so forsch angetreten bin, aber irgendeiner muss da Störkraft hören. Also die war ein bisschen ich finde das nicht schön, was sie machen. Ich bin ja auch irgendwie total schwach in Nazi-Mucke hier. Das kotzt mich auch ein bisschen an. Muss eh gespielt werden, oder? Nee, lassen wir mal sein. Nee, so. Kuttner. Was denn? Untersteh dich. Naja, lass mal das Oma hört. Ach meine Güte, das kannst du bei E-Mail oder überall runterladen, den Mist. Ja, echt mal, der ist so bescheuert, dieser Mist. Ja? Ja, der ist... Na, so ein bisschen. Mensch, nur hört doch auf. Also weißt du, wer da mitläuft bei so einer Scheiße, ja? Der hat doch... Mann, jetzt hört doch mal hier auf, so PC zu sein. Ich bin schon still. Wir müssen auch mal ein bisschen provozieren hier im Radio. Da muss doch mal so eine provokante Note haben. Okay. Dass man dann am nächsten Morgen sagt, Mann, hu, was der erste wieder gesagt hat. Und da bin ich dir nicht provokant genug? Ach, du bist lesbisch. Ja? Naja, aber das ist doch Konsens. Naja, ich mein, das ist doch... Und dann sagst du noch aus Bayern. Was? Aus Bayern. Also aus Bayern, ja. Sag mal, hast du da noch ein bisschen Heimatbeziehung? Könntest du da nicht mal so einen bayerischen Bergbauernchor dazu bringen, wir sind die homosexuellen Frauen zu singen? Nö, dass du vielleicht dirigierst? Ich habe damals Anfang der 80er Jahre auf Strauß eine Stinkbombe geschmissen und sie hat getroffen. Ja! Ich weiß! Mann. Stand in jeder Zeitung, aber ja. Okay. Besser kennen meinen Namen. Ach, ja. Nein, das ist aber auch nicht schwer, Strauß zu treffen. Der war hinter einer Glasscheibe, aber ich habe drüber... Naja, gut, aber ansonsten war ja, flächenmäßig ist es, sind andere deutlich schwerer zu treffen gewesen. Puh. So Spacke. Naja, ist jetzt egal, okay. Mein Gott, mit ordentlichem Zielfernrohr... Eine Stinkbombe? Was war denn, wir haben ja in der Schule auch Stinkbomben, aber da haben wir, sowas von eklig, da haben wir immer bloß immer so Lineale, so Plastik. Ja, hallo, Plastik, hört mich jetzt auch immer. Nein, ja, natürlich höre ich, aber ja, ich rede ja, gerade. Wenn ich rede, dann kann ich praktisch nicht zuhören, dann rede ich einfach weiter. Das ist, wir haben damals auch als Kinder Stinkbomben gebaut, so aus Plastik, Lineale praktisch zerbrochen und in Alufolie eingewickelt und die dann so angezündet und ist dann quasi so verpufft. Da kann ich mir schwer vorstellen, dass man einfach... Du bist auf eine Waldorfschule? Ja, Waldorfschule, hast du nicht verstanden. Pass auf, dass du nicht lesbisch wirst. Ha, ha, ha. Was denn? Ich war nicht auf einer Waldorfschule. Ach so, nee, da gibt's doch in Bayern aber nicht. Aber ich habe auch ganz viele Lesben an meiner Schule. Ja, mach dir doch auch immer schön... Aber das finde ich nicht schlimm, also ist okay. Nein, wirst du von denen angefallen? Mach dir da, von den Lesben? Ich? Wird man da immer angefallen? Nee. Also. Weil die Troller vor dir, die hatte ein bisschen... Mach dir auch immer mach dir auch schön Musik immer und Makramee und so Tonarbeiten? Ja, machen wir. Ganz tolle Sachen machen wir. Schön. Ja, jetzt lachen wir hier nicht, ja. Sag mal, und könnt ihr auch mal eine Spülmaschine bedienen zum Beispiel? Die lernt man auf eurer feinen Waldorfschule wahrscheinlich nicht, oder? Da sitzt man immer da und verfolgt den Bachlauf mit seinen Blicken und macht schöne Tonsachen. Aber dass man mal eine Spülmaschine bedienen kann, das lernt man da nicht auf der Waldorfschule. Gut, na? Ja? Reicht jetzt. Können wir einfach mal unser Spiel weiterspielen? Willst du, mein Akku hier wird langsam alle. Ach, spielen. Ja, sag mal, ihr könnt doch nicht so komplett spielfixiert sein. Man muss doch auch mal die ernsten Sachen des Lebens, zum Beispiel die Bedienung einer Spielmaschine und die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage. Wir möchten jetzt spielen. Wisst ihr? Die Mädels wollen spielen, also Kuttner. Boah, Mann, jetzt fangt der, aber das sind hier so Sadomaso-Spiele, die er spielen will. Ihr zieht euch jetzt wahrscheinlich gleich eine hübsche Uniform und schwarze Lackstiefel an und versucht den Moderator zu peitschen und daran eure Freude, zu entwickeln. Das ist nicht gerade, weil, finde ich nicht, was man auf einer Waldorfschule lernen sollte. In Uniform rum, mit Reitgerste rumzustolzieren und unschuldige Moderatoren auszupeitschen. Bla, bla, bla. Männer wollen immer leiden, ich weiß. Ich fahre dir mit meiner schwarz lackierten Emme in den Hintern, okay? Boah, hör auf! Einfach weiterspielen. Mann, sag mal. Das nimmt ja jetzt hier aber auch Form Mensch, ein. Ja. Mein Jüte, mein Jüte. Oder? Ja, ja. Rock'n'Roll. Okay, jetzt zählt mal hier jemand und ich mal sag Stopp. Ich sag mal Stopp. Ich gebe hier mal die Befehle. Ja, so, der Moderator zählt jetzt mal und ich sag Stopp. Wenn du da nichts machst hier, dann muss man ja mal da durchgreifen. Wenn du da schläfst nur als Moderator. Sag mal, dann macht doch eure Scheißsendung alleine. Na gut, okay, machen wir. Ich raste hier gleich aus, ich bin gleich verrückt. Willkommen bei Fritz. Ja. Willkommen bei Fritz, euer liebster Waldorf-Erotik-Sender. Herzlich willkommen bei Fritz. Auf welcher Schule warst du denn? Mein Name ist Josi. Ich war Kadettenschule, ich wurde praktisch... Klarinettenschule. Ich war mit 15, war ich schon Unteroffizier. Ja, klar, du warst auf einer Klarinettenschule. Ist noch viel schlimmer als eine Waldorfschule, ja. Total. Und meine Jugend habe ich auf dem Flugzeugträger verbracht. Ja, klar. Ja, auf dem Flugzeugträger der NVA, der immer auf den Müggelsee hin und her gefahren ist. Ja, ja. Und praktisch den Ufer beobachtet hat. Oder beim U-Boot Das hör ich mir von Bayern. Das hör ich mir von jemandem, der aus Bayern kommt, nicht an. Mit Bayern unterhält er mich nicht über U-Boote. Genau, die österreichische Hochseeflotte. Ja. Genau. Ja, genau. So. Genau. Sag mal, sind wir hier zum Quatschen oder zum Spielen zusammengekommen? Ja. Das nervt ja echt. Da machst du mal eine Frauensendung und sofort verplaudert die sich bis zum Abwinken. Aber weißt du was? Männer sind manchmal schlimmer im Labern als Frauen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Doch, wirklich. Ist nee, überhaupt ja nicht. Und, Frauen haben einfach die Eigenschaft, Männer dazu zum Plappern. Männer, Frauen haben einfach die Eigenschaft, Männer zum Plappern zu bringen, um ihnen dann vorzuwerfen, dass sie so viel plappern. Ja, dann denkst du, mir macht das hier Spaß? Ja. Männer wollen doch immer wissen, wo es ist. Kann ich mir? Mein Herzschlag, mein Puls ist schon wieder bei 180. Na, entspannt. Ist ja sonst nur, wenn ich mich im Mediamarkt beschwere darüber, dass der CD-Player nicht funktioniert. Kommt da sei nicht so ein Mädchen, komm, entspann dich. Wollen wir mal alle unseren Handtanzen jetzt, sei nicht so ein Mädchen. Will man das von einer lesbischen Frau gesagt bekommen? Ja. Ja, nee, will man nicht? Ihr macht mich fertig heute Abend. Ja. Mann. Hier herrscht heute aber auch eine sexuelle Orientierungslosigkeit in der Sendung. Na, heute ist mal richtig weit los. Ich weiß ja auch gar nicht, wo vorne und hinten ist, ob ich nur Junge oder Mädchen bin oder auch ein Stück weit eine Frau. Naja. Ihr hättet mich mal sehen sollen, wie ich hier voller Inbrunst vorhin, wir sind die homosexuellen Frauen, mitgegrölt habe. Na. Und dachte, was bedeutet das? Da waren wir auch alle mächtig beeinflusst. Habe ich voll ihn an der Waffel? Nee, ich habe mir das Mikrofon vorsichtshalber zugemacht. Wie bei Musik das Mikrofon sowieso mal zumache, weil ich mich dazu neige, mitzusingen. Ist ja lustig. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das schon ein Bild, was nachher wissen, Bizarrheit nicht entbehrt, wenn ich hier singe, wir sind die homosexuellen Frauen. Ah! Was denn? Hast du wehgetan? Wie sieht dir recht? Nicht, ich hab mir nicht wehgetan, ich hab angefangen zu spielen. Sag mal, wie bescheuert seid ihr denn? Ist das schrecklich? Da machst du eine Sendung mit Frauen und nicht bewegt sich, man kommt nicht voran. Ich hab A gesagt, weil ich innerlich weitergezählt habe. Nicht, weil ich mir wehgetan habe. So. Selbst wenn ich mir wehtun würde, dann wäre natürlich meine oberste Pflicht als Moderator, mir das nicht anmerken zu lassen. Verstehst du? Es ist schon mehrmals passiert, dass mir mitten in der Sendung ein Bein abgefahren wurde und ich habe weiter moderiert, ohne dass man irgendwas hier... Ich bin quasi verblutet. Praktisch fast. Oder ich hab mir dann hier oben die große Vene am Oberschenkel Vene quasi abgebunden mit einem Taschentuch und weiter moderiert, ohne dass irgendjemand das mitbekommen hätte, dass mir soeben praktisch von der Straßenbahn ein Bein mitten in der Sendung abgefahren wurde. Und da denkt ihr, oh, der Herr, der feine Herr hat sich vielleicht mit dem Kopf am Mikrofon gestoßen und sagt jetzt deswegen, weil es so irre wehtut, so Mädchen mäßig sagt er jetzt, heißt, jetzt zähle ich praktisch runter. Ja, dann kannst du doch davor sagen, ja Leute, es geht jetzt los und dann machst du Genau, Frauen machen sich immer Sorgen. Dann denke ich mir, ist was passiert. Jetzt ist der Liebste schon 5 Minuten zu spät, der wird auch nicht verblutend im Straßengraben liegen. Genau, das ist natürlich das Schreckliche an Frauen. Ja, los, okay. Ah! Jetzt. Stopp. H. Ah. H. Ah. H. H. H. H. H. Oh, hat er sich schon wieder wehgetan oder was? Ist da schon wieder eine Straßenbahn durchs Studio gefahren? Guck mal, brauchst du eine Damenstrumpfhose? Ist viel besser zum Oberschenkel, Vene abbinden. Sollen wir dir eine Damenstrumpfhose vorbeibringen? Nein, der Buchstabe H ist angesagt. Eine Scheidungskur mit H? Mit Haussätze, ja? Stadt, Land, Verbrechen, Typen, blaue Flecken, Scheidungsgrund. Genau. Ja. Herrschaftszeiten, okay. Mit H. Okay. H, wie? H. H. Okay. Wie Haare, wie Haar. Ich kenne aber kein Schiff. Blondes mit Haar. Haar. Rapunzel, lass deinen Haaren herunter. Ha, ha, ha, ha. Genau, ha, wie ha, ha, ha, ha. Der Onkel macht lustige Bemerkungen. Oh Mann, ey, Frauen sind echt immer so langsam, da bist du verrückt. Echt. Da machst du hier schon anderthalb Stunden Sendung und irgendwie drei Frauen sind zu Wort gekommen. Und warum? Weil sie ununterbrochen quatschen und man dann nicht zur Sache kommt. Über Politik, gut, na, ich hab's gleich. Wo man sich am besten Störkraftsongs runterlädt. Dass sie nur ein bisschen rechtsradikal sind, lauter so scheiße. Ah, halt doch mal den Babbel. Wie, ha, halt. Ja, halt genau. Dir, Kuttner, ja. Scheidungsgrund, ist hält nicht den Mund. Ha, Verbrechen, ha. Ha, Oh, doch, ich hab eins. Naja, super, freut hier, mich. Hier, halt Verbrechen mit H hier? Ich hab's nicht. Jetzt hört, okay, jetzt okay, hört das vorzusagen hier. Oh meine Güte, Mann, wir sind ja nicht in der, wir sind hier nicht in der Mädchenfahrschule, wo man immer voneinander abschreiben darf. Dann wein doch. Dann wein doch. Geh in den Keller. Und wein. Ja, und heul dich aus, scheiße hier. Und mach das. Das ist ja wieder eine schöne Sendung. Ja, ich weiß. Brrr. Wenn ich dabei wäre, ist das mein toll. Mein lieber Scholli. Ja. Oben so, jetzt legen wir mal los hier. Das war echt die letzte Frauensendung hier. Ich wäre total verrückt. Ich will zocken. Mann, worauf habe ich mich hier eingelassen? Warum setzt ihr eigentlich keine Frauen? Ich verstehe nicht. Sag mal, quatsch nicht so viel rum. Ihr seid damit, ihr seid mit eurem Fragebogen beschäftigt. Hä? Hä? Okay, gut. Und, wer fängt an? Na, wer ist denn fertig geworden? Ja, Icke. Wer denn? Tina? Ja, Tina. Schon wieder? Ja, die kommt bestimmt für das Finale, ey, echt, ey. Und Joey, wie viel hast du? Ich heiße Josie, stotter doch nicht immer so mein Name. So ein toller Name. Josie? Josie, einfach ganz Josie? Toll. Josie, ja. Wie Joseph? Nein, wie Josephine. Wie Josephine? Naja, sag doch. Ja. Josephine Vissarionovic. Josephine, kennst du? Nee, möchte ich auch nicht kennenlernen. Aber wenn den, was du jetzt angesungen hast, dann denke ich, oh nee, den Song ja, möchtest Mensch, du nicht kennen. Ja, Mensch, nun, ich kann nun nicht so toll singen, aber ja gut, okay, legen wir los hier, Tina. Okay, Stadt. Was gibt's eigentlich noch für schöne? Hamburg, hab ich auch, ja. Ah ja, ja. Super, ich hab nur einen halben Punkt. Land Holland. Nee, Hongkong. Holland ist kein Land, ist eine Provinz in den Niederlanden. Achso, mhm. Und sehr schön. Dann haben mir meine Freunde immer was Falsches erzählt. Okay. Ja, Verbrechen. Ey, du bist ja nicht gilt, aber Mann, die geht zur Waldorfschule. Da lassen wir mal Holland. Nee, gelten. Das gilt nicht. Das gilt für eine ja, Waldorfschule. Genau. Mailand ist ein Land, oder? Kuttner, bitte. Also wenn schon korrekt oder gar nicht. Komm, gib mir einen Punkt, Kuttner. Na, okay. Gib mir einen Punkt. Gib mir einen Punkt. Ja, danke. Aber das war eine gute Erwiderung. Und Mailand ist ein Land. Ja. Ja, nee, gut. Ja. Naja, okay. Gut, ja. So, jetzt geht's weiter hier. Verbrechen mit H. Verbrechen? Hauen, ja, hauen habe ich auch. Ach, echt? Ja? Nein. Kinder, jetzt habe ich aber vorher gesagt. Hauen habe ich aber gehabt, wirklich. Echt? Ja. Wer, Josie? Ja. Und Tina, was hast du gehabt? Hunde quälen. Mhm. Stimmt, das ist echt ein Verbrechen. Ja. Genau, Scheidungsgrund. Ja, habe ich. Haus. Was? Haus. Ein Haus ist doch kein Scheidungsgrund. Natürlich, ja, Haus stimmt, haben okay. Ist ein Scheidungsgrund, aber hör mal, ich kenne einige Frauen, die sich im Haus haben scheiden lassen. Warte, und dann haben sie ein Haus? Aber weil sie das Haus besser fanden als ihr Mann, oder wie denn? Was weiß ich denn? Weil wegen dem Haus haben die sich scheiden lassen? Na, das Haus hat der Frau nicht gefallen, deshalb hat sie scheiden lassen. Fertig. Ja. Oder umgekehrt, sie wollte das Haus haben. Genau, oder sie wollte schon Haus haben warum und die hat jetzt im Braun gebaut. Sag mal und jetzt, aber ihr... Ihr seid jetzt auch eh ein Kaxenei, oder? Jetzt irgendwie da passt ja irgendwie kein Blatt Papier zwischen euch. Tja. Josie, wieso findest du denn Haus einen Scheidungsgrund? Na, guck doch mal. Wenn jetzt so die Frau, ja, das Haus in Pink haben wollte und der Typ aber es im Braun gebaut hat, dann sagt die Frau, nein, was dann hast du da gemacht? Dann sagt die Frau, ey, du alter Nazi. Du doch nicht mehr alle und das ist ein Scheidungsgrund. Das ist dann braunes Haus, genau. Das ist ein braunes Haus, sieht aus wie Scheiße, das ist kacke. Ja, genau. Naja, okay, also habe ich wieder mal gelernt, wenn ich meine Hauskurve streiche, ist es pink. Um blaue Flecken? Was? Nochmal. Stellen blaue für Flecken? Blaue Flecken. Blaue Flecken? Da habe ich, Hintern, Hals? Nee, da habe ich, Harndrüse. Sag mal, die Harndrüse kann keine blauen Flecken kriegen. Ja, kann doch sein. Nee. Ja, ist dir nur so eingefallen. Ja, warte, wir sind hier nicht auf der Waldorfschule, dass man sagen kann, was einem so einfällt. Ja, sondern genau. Hier herrscht klare Abrechnungs... Brr-dam-dam. Ein hochintellektuelles Gespräch herrscht hier. Ja. Ja? Mhm. Sag mal, Mädels, ihr fliegt okay. Gleich Bäder raus. Ey, jetzt reicht. Jetzt finden wir mal hier einen Punkt. Ja, irgendwann muss man einen Punkt setzen. Typen? Bitte? Fieser Typ. Typ Holger. Heinz. Naja. Naja, jetzt sag mal, kennst du wirklich... Ich kenne nur einen Heinz, der ist ein total dufter Typ. Ein dufter Typ. Ich kenne Heinz, ja, aber ein richtiges Arschloch. Das ist echt ein feiner Mensch, der Heinz, den ich kenne. Ich kenne auch einen Heinz. Tina, denn erzähl. Tina, jetzt hör auf, hier auszurasten. Ja, ich bin ja ganz ruhig. Ja, jetzt erzähl mal vom fiesen Heinz. Das war mein Papa. Echt? Ja. Und der war total fies? Och, abgesehen davon, dass er mir die Hälfte meiner Zähne aus dem Gesicht gekloppt hat, war er sonst ganz nett. Ach, echt? Und ist jetzt wieder da? Hat er echt die Hälfte? Ob die jetzt wieder da sind? Mann, ey, bei Erwachsenen wachsen Zähne nicht nach. Wir sind hier nicht in der Waldorfschule. Ja, aber man kann sie sich doch neu machen lassen. Wir sind hier in einer hochmodernen Welt, ja? Da macht man einfach irgendwelche Plastik im Maul, dann sieht's auch schick aus. Wenn du wirklich so einfach ist das eigentlich. Ja, mit ja, der Zähne ja. Ist doch da, ja, Schule. Ja, ja. Ja, neue Zähne, hätte ich wohl gerne. Schmatter, keine Ahnung. Mann, wer hat jetzt gewonnen? Ich, komm. Gib einem kleinen Engel eine Chance, ja, du willst Mailand, den Siegerpokal zu bekommen. Mailand fängt nicht mal mit H an. Ich habe auch gar nicht Mailand gesagt. Stimmt, du hast Holland gesagt. Denkst du, hältst du mich für blöde? Klar, weiß ich, dass du Holland gesagt hast. Holland ist kein Land. Ist wirklich kein Land. Ist echt kein Land. Genau wie Mailand kein Land ist. Aber ich habe immer mit meinen Freunden gespielt, ja, und die haben immer gesagt, deine Freunde. Holland ist eine Provinz in den Niederlanden. Weil die auch, wenn sie nicht weiter wissen, Makramee machen. Oder? Was machen wir? Makramee! Was ist denn Makramee? Sag mal, was lernt man denn heutzutage auf einer Waldorfschule? Da wird man doch wissen, mal Makramee lernen. Makramee? Was denn das? Makramee! Töpfern mit Knoten. So eine altindische Knüpftechnik. Aha. Indianische. Aha, da kannst du ja mal eine Sendung drüber machen. Kennst du? Icke! Ja. Ja, wir machen gleich nochmal eine schöne Origami-Sendung. Oregano? Ey, ich kann nicht Oregano, Origami! Ach so. Was lernt ihr denn auf der Waldorfschule? Boah! Nein. Boah! Oh. Ey, ja, jetzt hören hier bei Fritz gerade ganz so viele Waldorfschüler mit, weil ich den allen gesagt habe, die sollen Fritz hören, ja? Da werden eure Stimmen für Fritz gleich dann wieder hochgeschaltet. Ja, dann können ja mal, genau, dann können ja mal da... Was krieg ich? Kriege hier noch nicht mal den Siegerpokal. Dann können ja mal die anderen Öko-Torten hier anrufen. Oh, Öko, ja? Na, sag mal, ich glaub's ja hier. Was denn? Nee, du glaubst es nicht, oder? Oh mein Gott. Du glaubst, du bist im falschen Film. Immer so über irgendwelche Leute runter. Ja, erst war es die Lesben und jetzt sind es die Waldorfschüler. Ich bin natürlich Lesben-Runtermacher. Na gut, du warst ja. Ich bin immer noch online, also ich bin immer noch dran. Genau. Ja, online, genau. Hi. Ich bin lesbisch und ich war kein Waldorfschüler und meine Kinder sind es auch nicht. Genau. Aber das ist eine Frau, die hat keinen Zahn mehr im Mund. Wirst du dich mal über die nicht lustig machen? Hab ich doch gar nicht. Sag ich doch. Ja. War das jetzt das Problem hier? Du hast verloren. Aber das kannst du doch nicht mehr antun jetzt. Ich kann jetzt keine Augen mehr. Och, liebe Leinchen, komm, gönn mir auf meine alten Tage noch ein Vergnügen. Na komm, alte Tage hier. Ja, komm. Da bist du doch noch ein Jungs mit Püppchen hier, wenn du bei Fritz mal anrufst hier. Na, ich bin 41, Puppi, ja? Nein, das geht doch noch. Ja, na, aber... Mit Eul auf Olas ist das doch überhaupt kein Ding mehr. 41, ja, ja. Schön, da mit sind die Eltern mit Eul auf von uns, Olas. Also manche Eltern von uns, die sind schon an der 50 ran. Ich bin aber keine Eltern, ich fühle mich nicht so. Ja. Entschuldigung, ich nebenbei. Ja, Mutti, erzähl mal weiter, red mal weiter, Mutti. Ja, willst du noch meine Kinder haben? Nee, hör auf. Ja, sag eben mal, reicht mir die Alimente zahle. Wie alt sind denn die Kids von dir? Sag mal, jetzt will die kennen, jetzt willst du die kennenlernen? Ehrlich? Hast du überhaupt keinen Freund? Also ich habe einen, natürlich. Ja, weil auf der Waldorfschule nur so Schluffis rumlaufen? Dass man sich richtig da, schön da so Leute, die Neuköllner Straßenkids mal wünscht? Ja. Wie? Moment, halt! Stopp! Ja. Du glaubst nicht, dass ich Kinder habe? Doch, ich glaube nicht, dass es Kinder sind. Aber ich wollte die mal wissen, wie alt sie sind. 13, beide. Ein Schatz, zwei, drei. Na, das hilft nicht, Josi. Zu jung, zu jung. Ja, ich weiß. Scheiße, wa? Aber sehr süß, wirklich zuckersüß. Total niedlich. Richtig mit so Glubschern, ganz langen Wimpern. Stimmt, und ganz ja? Süße Segelohren. Großen braunen Augen. Ja, total. Nein, keine niedlich. Segelohren. Doch, und so, oh, so Knutschlippen wie Adam Green Moment, praktisch. Moment, Kim, sag mal. Ja. Ich habe keine Knutschlippen. Hi, Kim, na, was los? Was hier nimmst? Wer ist denn Kim jetzt? Wer ist denn Kim? Na, dann geh doch schlafen. Weißt du, wofür Kim steht? Ey! Oh, macht die Mutter Hallo. Zu essen hier? Hallo! Ja, doch, die macht uns heute Rouladen. Ah, lecker, lecker, lecker. Komm ich hier runter mal zu Wort? Wisst ihr, wer ist denn das? Wer war denn das jetzt? Kim! Ja, Kim! Wozu gehört denn Kim? Kim gehört zu Tina, genau. Ach so, Kim! Tina, weißt du, wofür Kim steht? Weiß nicht. Ja? Was alte Ostabkürzung, alte Ostabkürzung. Ich trau mich ja nicht, dir zu sagen, ja, aber stimmt. Mehr. Kombinat industrielle Mast. So fett ist es nicht mehr. Ja, waren die Hühner, da waren die Hühner immer. Da waren die Hühner mal eingesperrt und mussten Eier legen. Das waren dann Kim-Eier, sind dann da einstanden. Okay, die andere heißt Jamie, was fällt dir dazu ein? Gar nicht. Jenny ist ein moderner Name. Jenny, Jamie. Jenny, Jamie. Habe ich auch in meiner Klasse. Jamie ich oder Jenny? Jenny? Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. J-A-M-I-E. Ach so, ach, die ist auch lesbisch, wa? Nein, mein Gott, die sind 13. Nein, ich meine Jamie Lee Curtis. Ich weiß nicht. Oder ich nicht? Ich habe noch nicht das Vergnügen. Also. Ach so, ne, ich weiß es nicht. Na, ich lese das ja praktisch auch nur in der bunten. Oder, ach, oder in der Brigitte. Junge. Oder in der Allegra. Also ich könnte ja oder sagen, in, erzählen, aber das tue ich nicht im Radio. In Girl und Shop. Oder wie heißt denn das? Weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber Ritter, Brigitte. Ja. Tina. Oder in der Wendy. Hab ich das habe ich bestimmt in der Wendy gelesen. In der Wendy. Bravo. In der Wendy. Liest denn Kinder mehr Wendy? Oh man, Wendy. Mann, in der Wendy habe ich das gelesen. Mhm. Ja, Frau im Trend, Wendy? Frau im Trend habe ich sie gelesen. Ach, du sagst Wendy dazu. Wendy. Aha, wie sagt denn ihr? Wendy, sehr, Wendy? Sehr, sehr schön. Mensch. Guck mal, du liest Wendy? Ja, er hat halt das hat er schon in den 70er Jahren in Westdeutschland Kinder gelesen. Hey, ich bin ein Stück weit eine Frau. Ja. Ich lese, naja. Ich lese um du bist Wendy. Keine Frau, da bist du. Ich weiß auch nicht. Verwirrt. Wer? Du. Ich doch nicht. Na, wenn du Wendy liest, ich bitte dich. Naja, lese ich da bloß aus Quatsch mal. Ja, och. Ach so, Leute. Nee. Stimmt ja nicht. Ja? Nein, lese ich nämlich, um mit mich mit meinen Hörern und der Hörerinnen unterhalten zu können. Mhm. Ich kaufe Super Illo auch nur auf die Toilette zu legen für Gäste. Super Illo nur auf die Toilette zu legen für Gäste. Ja? Mann. Macht euch mal nicht. Mann. Ja, den finde ich ja so geil. Mann. Wer? Wer? Dieser Frosch, kennen Sie von MTV da? Da haben sie alles. Nee, ich lese die Wendy. MTV gucke ich erst, wenn ich ein bisschen älter bin. Ist mir noch zu erwachsen irgendwie, MTV. Wendy. Wendy, ich danke euch mal, ja. Mal, nimm dir mal eine Zigarette und entspann dich. Ich schmeiß euch jetzt mal raus, jetzt kommen nämlich wieder Nachrichten. Och, Menno, das kann doch nicht sein hier. Oh, was macht er denn da? Kerkhoff, hilf mir, sprich mal ein Machtwort. Na, dann mache ich mal zwischendurch ganz schnell Nachrichten. Nee, ja, nicht. Ich will aber noch Leute grüßen. Wir machen mal gleich hinterher weiter hier. Wir erstmal unsere neue Fanny van Dannen-CD rinhören hier. Nebelmaschine heißt sie. Ja, super, jeden Tag aufwachen. Ja, super, jeden Tag aufstehen. Ja, super, sich jeden Tag anziehen. Ja, super, jeden Tag rausgehen. Und immer wieder duschen, immer wieder Zähne putzen. Ja, super, immer wieder arbeiten und jeden Tag das Klo benutzen. Ja, super, super, super. Und immer alles geben. Ja, super, super, super. Jeden Tag leben. Ja, super, sich alles anschauen. Ja, super, alles hören. Und immer wieder kann das sein und immer wieder darf ich kurz mal stören. Ja, super, immer Auto fahren und immer wieder tanken und immer wieder bitte sagen und immer wieder danke. Ja, super, super, super und immer alles geben. Ja, super, super, super, jeden Tag leben. Ah, ah, ah. Ja, super, jeden Tag denken. Ja, toll, die ganzen Gefühle. Ja, super, die ganze Freizeit und all die Fußballspiele und immer wieder die Szenen. Strafraum, Foul, Elfmeter und immer wieder Krimis und immer wieder Opfertäter. Ja, super, super, super und immer alles geben. Ja, super, super, super, jeden Tag leben. Ja, super, super, super und immer alles geben. Ja, super, super, super, jeden Tag leben, jeden Tag leben. Jeden Tag leben, jeden Tag leben, jeden Tag leben, jeden Tag leben, jeden Tag leben. Fanny Van Dunn von seiner inzwischen achten CD Nebelmaschine, die dürfte jetzt, glaube ich, seit dem 21. oder so was in den Läden angekommen sein. Fanny Van Dunn. Wenn Fritz in Charlottenburg, dann 102,6. 102,6. Fritz Info. Um 23.34 Uhr, das Wetter, die Nacht bleibt trocken bei plus 4 und minus 2 Grad. Morgen früh geht's erstmal regnerisch los. Nachmittag scheint aber die Sonne bei 11 bis 4 Grad und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben die Reform des Euro-Stabilitätspakts beschlossen. Das verlautete aus Diplomatenkreisen am Rande des Gipfeltreffens in Brüssel. Die Reform sieht vor, den Pakt künftig flexibler auszulegen. Die deutsche Lufthansa übernimmt die Schweizer Fluggesellschaft Swiss. Ein entsprechender Vertrag ist am Abend in Zürich unterzeichnet worden. Die Swiss soll eigenständig arbeiten und ihren Namen behalten. Auch der Flughafen Zürich soll als internationales Drehkreuz erhalten bleiben, heißt es. Bundesverteidigungsminister Struck hat dem Kosovo weitere Unterstützung zugesagt. Struck sagte, die deutschen Soldaten würden so lange bleiben, wie es erforderlich sei. Die Friedenstruppe hat derzeit rund 18.000 Soldaten im Kosovo. Die Bundeswehr stellt mit rund 3.200 Mann den größten Anteil. Nach dem Amoklauf eines Schülers im US-Bundesstaat Minnesota ist das Motiv des Täters noch unklar. Mitschüler erzählten, der Todesschütze habe bereits vor einem Jahr über Pläne für einen Überfall geredet. Der 15-Jährige hatte in der vergangenen Nacht 9 Menschen getötet und danach sich selbst erschossen. Zum Sport. Die Eisbären Berlin haben ihr drittes Playoff-Viertelfinalspiel gegen Augsburg mit 2:1 gewonnen. Der Verkehr, Fritz, wir haben keine Meldungen. Weiter, gute Fahrt. Wer kommt denn da schon bald in den Blue Moon? Mein Name ist Urlaub. Mein Name ist Farin. Mein Name ist Urlaub. Fritz, Farin Urlaub zu Gast im Blue Moon. Und ihr könnt Farin eure Fragen fragen. Der Farin kann auch sprechen, er ist sonst immer so still. Und ihm eure Meinung sagen. Du kommst gleich dran. Wenn ihr jetzt schon Fragen an Farin habt, dann schreibt an farin@fritz.de. Der Blue Moon mit Farin Urlaub. Farin Urlaub. Dienstag, 29. März, ab 22 Uhr. Und im Radio. Meiste Musik. Fritz. So, und jetzt kommt erstmal wieder noch eine starke Frau, Sophie Reuss. The Legendary Sophie Reuss von ihrem Weihnachtskonzert im letzten Jahr. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Da müssen wir heute noch den einen oder anderen Song hören, oder? Von Sophie und von Fannys Nebel, neuer CD-Nebelmaschine. Och, wahrscheinlich den Titelsong. So, was ist hier heute los? Wieder mal Frauen, der Frauenbeauftragte von Fritz macht wieder mal, mal einen Sprechfunk. Nur für Frauen. Wir spielen hier heute Stadtland, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ. Blaue Fleckenstelle, wer sich daran beteiligen will, hat zwei Möglichkeiten. Entweder er ruft direkt Warte, hier an. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder er geht deprimiert, wie er ist, wendet er sich gleich an den halbautomatischen Anrufbeantworter. Insbesondere Kerle sollten das machen. Aber natürlich auch Frauen, die da vielleicht das eine oder andere selbstgeschriebene Gedicht vortragen wollen. Oder den feministischen Aufruf loswerden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731-39-32. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. So, Mädels, sagt mal. Jojo. Josi und Tina. Ja, hallöchen. Ich bin immer noch da. Ja, ich auch. Mann, aber ich bin jetzt irgendwie im Grund. Also war gut, ich bin wie die Pest am Arsch, wa? Genau. Du hast irgendwie so eine hämorrhoidale Ausstrahlung. Ja, ich bin eine Hämorrhoide. Am Arsch. Im Arsch. Im Arsch. Am Arsch, die Räuber. So, Kinder, im Grunde würde ich euch jetzt gerne rausschmeißen, dass wir noch andere Mädels sind. Nee, gut, na, Moment. Ach, los, komm, lass uns jetzt noch drinnen hier. Ja, aber die anderen, die hier, die anderen. Ja, die müssen auch mal, sag mal, seid ihr egoistisch? Da denke ich immer, eine Welt von, die irgendwie jetzt gewissermaßen nach weiblichen Prinzipien, mit weiblicher Tau, Jahrtausende alter Weisheit regiert würde, wäre eine bessere Welt. Aber denkst du, oh, volle Pulle Ellbogenwelt. Boah, boah, boah, die anderen nehmen mir vorbei. Knieschuss, Bauchschuss, Kopfschuss. Ja, natürlich. Ja, glaube ich auch. Ja, und dann träume ich von lesbischen Gespenstern. Ah! Und von tollen Waldorfschülern. So, und was? Und von tollen Waldorfschülern. Und genau, und von tollen Waldorfschülerinnen. Die immer mit so einem Klumpen, feuchten Ton in der Hand durch meine Träume wandern. Ja. Sich zusammen. Wir tanzen den Namen in deinem Traum. Mhm. Was macht ihr? Den Namen tanzen, das sagt man. Ach so, was macht ihr auch? Namen tanzen? Nein, man sagt und, immer. Also und so pythagoreische ja. Zahlen sind. Lass mich doch mal ausreden, ey, du, ey. Eins, und zwei, also, drei, man sagt eigentlich nur, weißt du, dass jemand den Namen tanzen oder so. Und deshalb wollte ich das eigentlich nur einbringen und dann wirst du davon träumen. 11, 3, 10, 7, was haben die Zahlen, die ich eben gesungen habe, bis auf die 1 gemeinsam? Gemeinsam? 42. Was haben die Zahlen gemeinsam, die ich eben gesungen habe? 42. Na, Freik, nee, das ist jetzt hier der Gary, nee, Dings, Douglas ja. Adams. Ja, nein, was haben die Zahlen, die ich eben gesungen habe? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Zahlen. Wer hatte dir gesagt? Ich. Tina. Oh. Nein. Nee, die Waldorfschülerin war viel zu spät. Icke. Primzahlen lernt ihr ja. Ja, wir nicht. Machen alles ein bisschen langsamer. Sag mal, lernt ihr eigentlich auch, wie man eine Spülmaschine bedient in der Waldorf? Das hast du mich schon mal gefragt. Ach, echt? Ja. Ehrlich? Das ist schon Alzheimer, sag mal. Wirklich? Gut, na, wenn du nicht weißt, wie man eine Spülmaschine bedient, dann kommst du zu uns, ich zeige dir. Nee. Doch. Will ich ja nicht wissen. Das ist Frauensache. Boah, Alter. Na, du hast ja eine tolle Einstellung. Wenn du wissen willst, wie man eine MZ repariert, dann kommst du mal am Herd. Das sind einfach Gegenstände, die von Männern praktisch nicht angerührt werden sollten. Spülmaschinen. Hallo. Müllschippe. Handfeger. Müllsack. Staubsauger. Nähmaschine. Nähmaschine, aber auch mit Föhn. Fünf in der Mitte. Föhn. Guten Entspanner. Ondulierstab. Sind alle Lady Schäfer. Na, da sind ja eindeutig. Aber das sind alles Sachen, die von Männern praktisch nicht angefasst werden sollten. Zahnbürste. Spülmaschine. Zahnbürste, genau. Ja, das lernt auf der Waldorfschule nicht, oder? Und bring mal richtig so ein paar vierschrötige Waldorfschüler mit. Ja. Und dann wird aber Makramee gemacht, dass es bis Blut kommt, wird dann makramisiert. Gut, entspann doch mal, du bist doch völlig Ich bin total entspannt. Ja, das merke ich. Ich bin jetzt ruhig. Ja. Ich bin total... Total entspannt! Ja, okay. Ja! Und so weiter. Ich hab eine totale Stirnadernschwellung gerade! Oh Gott, das ist aber auch alles aus sich raus. Ey. Kann mal jemand hier so eine Bedienungstorte, so ein Redaktionshuhn, mal eine Eiskompresse vorbeibringen? Ich hab eine Stirnadernschwellung! Deine Arbeitskollegen, Mann, die müssen nicht den ganzen Arm nachtragen. Der Mann ist Matthias Kerkhoff, das ist praktisch ein Preisboxer. Mhm. Der weißt du zu schätzen, weil ich hier veranstalte. Na dann. So Mädels. Ja. Pass mal auf, wollen wir so machen? Ich gehe mal in den Ruch und ihr quatscht mir jetzt hier 5 Minuten. Nee, und dann nee, Moment. Was heißt, Moment. Nee, Moment. Eben wollte ich dann noch die Sendung hier vorne. Halt. Ich gehe mal pullern. Puller. Sag mal, das ist hier eine wirklich eine Kinder-Pipifax-Kacke-Sendung heute. Puller. Das kommt echt von den Waldorfschülern, oder? Puller. Das war wieder gestern eine Sendung. Du, ich sag euch mal, weißt du, was der Moderator da in seiner Sendung gesagt hat? Ihr lieben anderen Waldorfschülerinnen? Nein, erzähl doch mal, Josie. Ja, ich sag, soll ich euch sagen, was er sagt? Ja, Josie, sag doch mal, was er gestern gesagt hat. Ja, Josie, sag doch mal. Der hat Puller gesagt. Echt? Der hat Josie, wirklich? Der hat Puller gesagt? Ja, der hat Puller gesagt. Mann doch! Oh, da wirst du aber auch verrückt. Ich kann nicht mehr. Ist das eine Sendung? Die macht mich kaputt. Die zerstört mich. Eine Sendung für Irre! Ich halte es nicht aus. Puller. Sag mal, dafür habe ich Kulturwissenschaft studiert, um hier eine Sendung zu moderieren, wo junge Mädchen anrufen, die Puller sagen. Ja, wenn du es in deinem Kopf so reinhämmerst... Mann, wenn ich will, kann ich Heilerlin zitieren. Und was sage ich? Puller. Das ist doch dein Problem. Ist das schrecklich. Und du einmal, dreimal. Das magische dreimal. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Abracadabra. Mann. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, glaube ich auch. Ich kann nicht mehr. Panterei. Alles fließt, sagt Heraklit. Und was sagt die Waldorfschülerin? Puller. So. So, jetzt ein bisschen für die Waldorfschule Werbung gemacht. Ja. Stimmt. Gut nach. Habt ihr doch schöne Haushaltskurse? Kannst du eigentlich kochen? Lernt man kochen? Kochwäsche? Komm doch einfach mal vorbei, dann siehst du, wie das. Sag mal, ich bin nicht mehr in dem Alter. Denkst du, ich treibe mich hier als Onkel, als guter Onkel mit einer Bonbon, mit der Bonbon-Tüte auf dem Schulhof rum? Wir lieben alle Menschen. Stimmt. Ja. Dann könnt ihr in eurem Namenstanzgruppe. Genau. Wie tanzt, wie tanzt man denn Umlaute in den Ü? Wie tanzt man denn in Ü? Er muss sich auf den Kopf stellen und die Beine in den. Ist den in meinem, Kopf ja, ja, den hättest du ja, ne, wa? ich hab ein Ü in meinem Namen. Ich hab ein Ü in meinem Namen. Ah, ich werde blind. Ich hab ein Ü in meinem Namen und ich kann nicht tanzen. Oh, das ist schon ein Problem. Ah, wie gerne heißt man da? Josie. Sind sowieso nur vier Buchstaben. Ich heiße Josephine. Das ist ein Kurztanz. Du hast dich als Josie vorgestellt. Ja, bin ich ja auch. Ich habe letzte Woche auch schon, also vor zwei Tagen auch angerufen. Ach du Scheiße, echt? Wen hast du denn da? Wen hast du da belästigt? Wen hast du da belästigt? Okay, dann melde ich mich jetzt mal. Wen hast du da vor zwei Tagen? Ich bin die Josephine, aber ich möchte bitte Josie vom Moderator genannt werden. Ja, guten Tag, mein Name ist Josephine. Was kann ich für Sie tun? So muss man es machen. Hallo, hier ist Radio Fritz, mein Name ist Jürgen Kuttner. Was kann ich für Sie tun? Bitte, so eine Sendung wünscht man sich vielleicht als Waldorfschüler. So eine Sendung ist das hier aber nicht. Guten Abend, Radio Fritz, mein Name ist Jürgen Kuttner, was kann ich für Sie tun? Mann. So Mädels, wir machen jetzt mal Schluss, ich kann nicht mehr. Halt, ich muss noch jemanden grüßen. Nein, ihr grüßt wird hier sowieso nicht. Grüß mal. Ich zeig dir den Regler runter, jetzt so ein Fies. Kuttner? Ist sie noch da? Hallo? Hallo? Hallo? Kuttner? Ja. Bist du noch da? Ja, Mann, ich will aber jetzt mal hören, was die Grußmaus macht. Ich grüße die Waldorfschüler. Was? Ah, ist das viel? Ich höre gar nicht mehr. Hallo. Nee, die grüßt. Ich will jetzt was gewinnen und zwar sofort. Hier gibt's noch zu gewinnen. Na, außer Erkenntnisse paar, und... Hey, komm, ein paar Freikarten für den nächsten Auftritt. Nee. Och, liebe Leute. Kann ich nicht. Bitte. Nee, da passen nicht so viele Rinnen. Du musst hier mal schön in die Volksbühne. Helden des 20. Jahrhunderts. Ein prima Puppenspiel. Weißt du, die Volksbühne ist bei mir gleich um die Ecke. Und naja, da gehst du schön am Donnerstag um 8. Ostermontag um 8. Ich bin aber arm. Naja, Mann, da gehst du vorne hin und sagst, ich bin lesbisch und hab keine Arbeit und dann kriegst du eine Billigkarte. Ja, echt? Für die jetzt, glaub mir. Was, krieg ich? Nein. Ja, kriegst du. Nein, du, ich das ist echt, glaube ich, am Sonntag, am Freitag, Donnerstag schon vielleicht, ich weiß nicht, aber über was unterhalten, wenn, dann rufen wir morgen schnell mal an. Über was redet ihr denn? Ich möchte auch mit unterhalten. Ich mach gerade wieder Werbung für die Volksbühne. Ja. Donnerstag 20 Uhr, Montag 20 Uhr, Helden des 20. Jahrhunderts. Muss man sich selber mal hingehen. Gut, mal pass auf, wir machen einen Deal. Nee, jetzt hör auf. Nee, ich bin hier dein Dealer, oder? Schwupp, und schon kommt die Sitte und die Drogenpolizei hier. Bin ich wieder festgenommen. Ja, braunes Haus, schwupp, kommt der Verfassungsschutz. Kann ich ohne dafür. Deshalb macht dein Haus lieber pink. Pink. Und dann fahren Susi dran. Kommen die Lesben in, wie heißt es, in so Latzhosen. Mann, sagt mal, wenn wir jetzt hier mal. Man wird doch mal eine lustige Bemerkung. Man wird doch mal eine lustige Bemerkung für schlichter strukturierte Hörer machen dürfen. Blablabla. Die müssen ja auch bedient werden. Hallo? Ja, ich bin noch da. So, Mädels, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Ja. Gut. Oh Mensch, schade, mein Akku ist noch gar nicht alle. Ja. Aber eben noch gesagt, meiner ist total alle. Nee, der piept schon, aber er ist noch nicht ganz leer. Nee, ich bin hier euer Duracell-Häschen, aber ein bisschen abgelaufen. So, haben alle meine Grüße gehört? Ja, haben alle gehört. Ja, gut. Ja, die waren super. Die waren echt super, die Grüße. Muss ich jetzt eigentlich nie nochmal wiederholen, oder? Tina? Warte mal, ich soll hier auch jemanden grüßen. Nein, ja, grüßt mal. Sagt mal. Ist es hier eine Grüßsendung oder was? Ist es hier eine Rentnersendung? Ja, und meine Oma im Flehe, auf der Intensivstation im Flehe-Dings da, die wird 83, die möchte ich schön grüßen. Geh vorbei, wenn du die grüßen willst. Kuttner. Ja? Bitte. Nee. Ich grüße hiermit ganz herzlich. So. So, dann sag ich jetzt mal Tschüss. Und würde mal, wir müssen nämlich mal hier auch weitermachen und zum Beispiel den Zusammenschnitt der letzten Sendung spielen. David gibt sich echt immer so viel Mühe und stellt so schöne Zusammenschnitte her. Mädels! Haut schön rin! Ja, und in die Spülmaschine und schöne Dings. Osterfeiertage. Genau, schönes Ostern noch. Ja, fröhliches Eiersuchen. Okay, tschüss. Hä. Hört mal, gerade von der Lesbe klingt das sehr überzeugt. Jetzt sagen wir mal. Schöne jetzt, genau, tschüss. Genau, den Osterhasen streicheln. Genau, tschüss, ihr Ben. Tschüss. Ciao. Tschüss. So. Kinder, jetzt mal erstmal hier eine, oh, ist das anstrengend. Frauensendung, ey, nie wieder. Nevermore eine Frauensendung. Ah, nee, wobei. Aber wobei, nächste Sendung ist ja Fahr in Urlaub. Hier macht dann nächsten Dienstag, bin ich nicht. Übernächsten Dienstag bin ich ohne, ich fahre quasi in Urlaub und übernächsten vielleicht ohne, weiß ich jetzt noch nicht genau. Aber die nächsten zwei Wochen könnt ihr euch entspannen, Kuttner los, nichts mehr los. Also wie gesagt, könnt ihr ja so lange Deutschlandfunk hören oder irgendwie, weiß ich auch nicht. So, was wollte ich jetzt mal spielen? Richtig christlich grundierten Finnen-Pop, die Altos, wie Altos, mit dem schönen Lied Kuului Suuri Hätä Huuto. Das hören wir uns jetzt an und dann hören wir uns den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David an, der ja immer die Sendung mitschneidet und Mini-Hörspiele draus macht. Das läuft dann als folgendes und ihr könnt ja in der Zwischenzeit euch hier den halbautomatischen Anrufbeantworter ein bisschen auf den Keks sägen. Danach machen wir dann weiter Frauensendung und spielen noch hier ein bisschen Stadt, Land. Schreibt mal schon euer Zettelchen. Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ und blaue Fleckenstelle, die Tina vorgegeben hat, weil angeblich ihre Freundin immer die Treppe runterfällt. Sie musste dann nach scharfer Nachfrage einräumen, dass sie im Erdgeschoss wohnen. Also, naja, man macht sich so seine Gedanken und hat ungefähr eine Ahnung. Das ist ja die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und das ist christlich grundierte Finnen-Popmusik aus den frühen 70ern, Die Altos. Hätä huuto läpi kaupungin. Joka puolella sekä sorto kaikki sekaisin. Kaikkialta maailmassa tietoja saapuu kadonneista sieluista. Joko iti päivä tuo, etten maatin Jeesuksen luo. Joiden vaatteet vakaistu verellään on, alkoi juhla ei loppumaton. Koko maailma paniikin on nyt vallassa. Maailma on hävityksen partaalla. Kaikki toivo kadonnut on kokonaan. On nakanut täällä maan. Joko iti päivä tuo, etten maatin Jeesuksen luo. Oi, joiden vaatteet valkaistu verellään on. Alkoi juhla hei loppumaton. Tahdon olla yksi kadonneista sieluista, jotka lähti ajoissa jo häntä seuraamaan. Oi niin pian koitti päivä ihmeinen, heillä alkoi juhla ikuinen. Joko iti päivä tuo, etten maatin Jeesuksen luo. Joiden vaatteet vakaistu verellään on, alkoi juhla heillä loppumaton. Ethän kerran jäsä sinäkin, katsomaan noin ylös taivaan pilviin. Näinkö pian Jeesus tuli takaisin, nousi omansa kotiin. On maailma vetävää ja ajassa erehtyvää. He kulkevat laaksossa pimeässä ja niin tuhoten elää. Jesus kallar, han väntar, och min vän som har hemlängtan, skynda dig till honom nu idag. Det är så underbart att komma till himmelens dag. soziale Staat in die Zukunft. 17. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also verabredeten wir uns spontan mit Bernd Göke in einer Kneipe namens Pipapo in Schöneberg. Berg tranken Bier und aßen Oliven, als Jürgen auf einmal anfing zu lispeln, was vermutlich am zugesetzten Eisen-2-Gluconat der Öbermfrüchte lag. Und wir redeten so unbeholfen über dies und das, bis Bernd irgendwann aufs Klo ging, während Jürgen und ich den Laden ohne zu bezahlen verließen, um in den nächsten zu gehen, wofür ich das Wirtschaftswunder Jürgen jedoch die Trompete vorschlug. Sag mal, wo gehst du denn jetzt einen Cocktail trinken in Kreuzberg, dass man das mal ein bisschen genauer ausmachen kann? Ja, hab ich doch gesagt, das kennt man doch auch. Ja, man kann ja nur nicht alles kennen. Na, das Wirtschaftswunder in der Yorkstraße. Ja, das klingt aber auch schon scheiße. Im Grunde bin ich relativ froh, dass ich das nicht kenne. Das Wirtschaftswunder klingt scheiße? Scheiße. Aber ist doch immerhin mal ein Name, bei dem man inspiriert ist, über was anderes zu sprechen, als über Turnschuhmarken oder Playstation-Skills. Worüber? Naja. Über die Bemessungsgrundlage für die Unternehmenssteuer? Naja, zum Beispiel. Ja, oder auch, ob eine europaweite Harmonisierung derselben so überfällig ist, wie es manche behaupten. Also, du hast natürlich an einem bestimmten Punkt recht. Aber? Aber Männer haben schon auch noch... an anderen Sachen Interesse, meinst du? Genau. Ja, sag ich ja, Turnschuhmarken und Playstation-Skills. Nee, sowas nicht. Was denn? Männer haben zu 70% Interesse an Sex. Achso, das stimmt natürlich. Ja. Das kennt man ja eigentlich von sich selbst. Eben mal so nach 11 den Sportkanal gucken, wo sich irgendwie Frauen... Wo die sich immer rumregeln, da auf Motorrädern bei DSF. Ja, DSF, genau. Schon ganz geil. Oder? Allerdings sieht man da auch immer ziemlich viel Playstation-Werbung. Ja, klar. Wieso, was denn daran klar? Naja, dass irgendwie die Alternative zu Sex Playstation ist. Da weiß ich allerdings nicht, warum du abstreiten wolltest, dass sich alle immer über Playstation-Skills unterhalten wollen. Aber du hast doch gesagt eben, dass Männer nur Interesse an Sex haben. Naja, bei den 70% wollte ich dir einfach mal beipflichten, aber mit der Playstation stimmt schon. Also du siehst andererseits, dass Männer über Sex hinaus noch andere Interessen haben, nämlich Playstation. Wir sind übrigens da. Okay. Tja. So, Mädels. Was heißt denn hier, Mädels? Ah. Entschuldigung, mein Kumpel hat sich verguckt. Das fängt gut an heute wieder. Ja, mein Gott, ist ja nichts passiert. Und ich darf ja nicht so unfreundlich sein. Nee. Sie sind witzig, Männer, oder? Ja, erstaunlich viele hier. Ach, Rito, ist das wieder anstrengend. Ja, mein Gott, ist nun mal so. Ja, aber auf die Dauer wird man doch verrückt. Du nicht? Wir sind doch gerade erst angekommen. Du bist echt total optimistisch. Mein Gott, was ist denn da einzuwenden, dass mal nicht so viele Frauen da sind? Immer Kerle bis zum Abwinken. Ja, immer doch auch nicht. Die Kerle machen sich breit. Wieso, womit denn? Mit ihrem Hinterteil vor allem natürlich. Na ja. Richtig arschbreit. Ja, das würden die entsprechend proportionierten Frauen noch genauso tun. Das ist eine auf den ersten Blick intelligent erscheinende Ausrede. Ja, was denn, willst du den Männern verbieten, hierher zu kommen? Ja, findest du das schlecht, wenn Männer mal ausgeschlossen sich fühlen? Ich finde es gut. Naja, dann durftest du ja auch nicht hier sein und ich auch nicht. Vielleicht bin ich ein Stück weit ohne Frau, genau. Ach so, wer weiß, vielleicht bist du aber auch sogar noch ein Stück weit 16. Bin ich auch. Dann durftest du hier gar nicht rein. Mensch. Ja. Ich wieder voller guter Absichten, werde ja gleich wieder komplett runtergezogen, demotiviert, dass ich jetzt schon fast denke, boah, dann geh ich eben nach Hause, lad dir hier bis zur Halskrause Frauen ein, mir doch egal. Mensch, Meier. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Summer und Love. Summer of Love heißen entweder die Band oder die Platte oder beide. Das ist dann im Einzelnen nicht so genau zu entziffern. Summer of Love. Ah, wieder mal falsch hier. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Stimmt. Törtchen-Terror, die Frauensendung. Hier heute. Hier sollen praktisch nur Frauen, dürfen nur Frauen zu Wort kommen unter der Telefonnummer. Wir spielen Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ, blaue Fleckenstille. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. So, Mädels. Hallo, ihr seid dran, ihr seid on air, ihr seid auf Sendung, ihr seid da. Mädels, jetzt kommt mal aus dem Puschen. Hallo? Ja, hallo? Hallo, guten Tag, guten Abend. Guten Abend, wer bist denn du? Na, die Anna. Na, die Anna. Anna? Ja. Und wer ist denn die andere? Wer ist die andere? Welche ja, andere? Da muss doch noch eine andere sein. Muss doch eine andere sein. Ich hab noch eine andere gedrückt hier. Hallo, andere. Hallo, Kutsche. Wo ist denn die, sag mal? Hallo, andere. Nicht andere, Baker immer noch. Ja, warum sagst du denn nicht? Ich schreibe mich nicht so wenn du an, das nicht sagst. Hallo? Naja, Mann, das ist doch... Nee. Die Sendeleistung, die einzelnen Sendemasten, die sind nicht so stark. Da sind wir als Moderatoren angehalten, lauter zu sprechen, dass man Sendestrahlungsenergie spart. Außerdem kriegt man sonst Kopfkrebs, wenn man zu sehr von diesen Ultra-Kurzwellen bestrahlt wird praktisch, wie Handy. Da fallen die Ohren ab. Baker? Baker? Wir wollen spielen. BKA, Bundeskriminalamt. Und ja, wie heißt klar. Die Anna nochmal? Anna. Anna. Ja, aber wir wollen mit der alten Tante da spielen. Nee, die ist ja nicht mehr da, die Lesbe. Die ist nicht mehr da. So, wir wollen spielen. So, hol mal uns jemanden. Ja, wir wollen spielen. Wir wollen jetzt ein bisschen rumspielen. Oh, guck mal. Stadt, Land. Hier, du willst doch, was war das? Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ, blaue Flecken. Genau. Ja, nun. Anna, hast du deine Freisprechanlage oder was? Ja. Ja, das klingt total scheiße. Auf die Idee kommen nur Frauen, Freisprechanlagen zu benutzen. Wie bitte? Ich hab dich nicht verstanden. Na, ist besser so. Ey, hallo? Da ist wieder eine... Sag mal, Beka, benutzt du etwa eine Freisprechanlage? Ja, wir haben eine Leitung nur. Du brauchst doch eine Frau, mit so. Kunde. Seid ihr beide dieselbe Leitung? Kunde. Ihr habt ja beide echt eine total lange Leitung. Störung. Wie bitte? Ich hab eine Ich-Störung. Essstörung? Ja, das sowieso. Bulimie und Anorexie. Nein, eine Ich-Störung. Was ist ein Anorexie? Weißt du das nicht, Kunde? Nee, weiß ich nicht. Gut, also wir wollen jetzt spielen. Stadt, Land, Verbrechen, Scheidung. Aber was ist ein Anorexie? Was ist ein Anorexie? Anorexie? Ich kenne praktisch nur Raucherhusten. Das findest du unter F41. Und schweren Schritt wie? Unter F41. Im Krankenzerschein? Ja, genau. Aber wie sieht das aus, wenn man Anorexie hat? Was passiert denn da? So, Kunde, ich will spielen. Ist das irgendwas, was man vor 12 nicht im Radio sagen sollte? Anorexie? Ja, genau. Aber ist schon nach 12, kannst du durchaus sagen. Ehrlich? Ja. Oh, Kunde, was ist denn los? Wie, mit wem? Bist du traurig? Nee. Was? Sag mal, aber warum ist denn... Die bösen Frauen? Ey, das sind fiese Frauen. Pfui. Ihr? Ja. So, Kunde, ich möchte spielen. Habt ihr eine Freisprechanlage? Ja, man könnt ihr die mal ausstellen, man hört euch so scheiße. Dann muss ich wieder so brüllen, dass überhaupt eine Sendeleistung irgendwie geschaffen wird. Besser? Ja. Ja, gut. So, Kuttner, können wir jetzt spielen? Kuttner. Irgendwie verzweifelt man ja doch mit so einer Kuttner. Sendung. Dann rufen dann lauter Mädchen, du, können wir jetzt spielen, können wir jetzt spielen? Okay, wir können auch diskutieren. Ja, worüber denn? Was weiß ich? Du bist der Radiomoderator, ich doch nicht. So, ich kick jetzt. Dein Job. Ich kick, ist überhaupt nicht mein Job. Ja, klar ist das dein Job. Nee, das ist eher ehrenamtliche Sozialarbeit meinerseits. Ehrlich, Hartz IV. Ja, dass einfach mal die Kinder hier ein bisschen von der Straße wegkommen. Ehrlich, und die nehmen dafür ja. Deutsche zweiter Klasse. Ist ja das, sag mal. Ja. So, wollen wir mal über deine politische Einstellung sprechen? Ja, bist du jetzt wenigstens ein bisschen rechtsradikal? Zweimal 44. Eine alte Störkrafthörerin? 2x44. Was ist denn 2x44? Oh, hör auf! Ja, wenn du so doof fragst, kriegst du eine doofe Antwort. Hallo? Aha, sag ich da nur. Aha. Ja, um dann haha zu das sagen. Das hab ich gesagt, das hast du jetzt gesagt. Ja, haha, aha. Nee. Warum ist denn Anorexie auch Magersucht auch? Was? Magersucht? Magersucht, hast nachgeguckt. Boah, die sind ja richtig schnell da bei Radio Fritz. Nicht die da, Ecke! Die da. Also, Dieter! Suchst du uns jetzt einen Spielpartner oder nicht? Anorexie. Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ, blaue Flecke. So, jetzt wollen wir mal hören hier, was hier noch, hoffentlich ist mal, vielleicht könnt ihr auch mal irgendwie eine Mann nette, dass man eine nette Frau anruft. So habe ich mir das auch nicht vorgestellt. Dass du das hier echt nur so mit so quasi brasilianischen Killerbienen zu tun hast. Killerbienen? Ja. Hallo? Die so total ausschwärmen und boah, zu Tode stechen. Nein. Ja, so, jetzt wollen wir mal, Hallo? Kuttner, Mann, ich erfriere. Mann, du bist doch keine nette Frau. Ich bin keine nette Frau, ich bin Anke, hallo? Anke, aber warum klingst du denn so total dumpf? Weil ich seit irgendwie anderthalb Stunden hier an der Telefonzelle stehe und du nicht rangehst. Ja, aber warum machst du denn ein Taschentuch? Willst du jetzt hier, soll das eine Erpressung werden, ein Bankraub, dass du ein Taschentuch über die Hörsprechmuschel machst? Nein. Sprich doch mal ein bisschen deutlicher, die Zischlaute artikulieren. Anke, die Schlanke. Hahaha. Ha, ha. Blöd, Mann, du weißt ja nur, wie ich Mager sucht eine Freundin. Wie? Weißt du ja bloß, wie ich aussehe. Anke! Die Telefonzelle steht. Jawohl. Stehst du echt in der Telefonzelle? Ist immer noch Tina oder Gabi? Nee. Sind zwei neue Verrückte. Beka und Anna. Da musst du aufpassen. Beka und Anna. Oh ja. Gott. Eigentlich sind wir von Beruf Identitätsvampire. Was für Vampire? Oh nein, Beka und Anna, das sind doch die von vorletzter Woche. Das sind die Kampftrinkerinnen. Genau, das sind die Kampftrinkerinnen. Ja, und ich bin die dritte Lesbe, aber das weiß Kuttner ja auch. Woher soll ich denn das wissen? Das hatte ich dir schon mal. Anna, ja, hab ich nie hingehört. Oh Mann, lust. Ey, Kinder, wir machen jetzt hier schnell das Spiel und dann aber husch weiter, oder? Ja, Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ, blaue Flecke. Sag mal, du stehst du wirklich in der Telefonzelle? Ich stehe hier am Ostbahnhof, hier ist ein Zirkus. Ich habe mir noch nicht mal Socken angezogen. Als Tina anrief, die Lesbe, da habe ich mir gedacht, ah, mit der kann ich reden, weil du sagtest, ah, jetzt kommt ein Song und... Volle Bulle Lesbenpower, dachtest du. Ja, scheiße. Ja, und 2 Euro. Ich bin nämlich 2-mal rausgetickt worden und sind nur 2 Euro abhandengekommen. Oh, ist das fies. Nur noch 1,80 Euro und werde irgendwann wieder rausgetickt. Oh, ist das im Mähne. Ja. Ja. Es gibt ja so Call by Call. Ruf doch da an. Fahrt an Radio Fritz. Ja, da geht ja nicht ran bei sowas. Ja, genau. Genau. Sag mal, hast du dich wesentlich warm angezogen? Du holst ja doch ein Todmädchen. Na eben nicht, ich bin so schnell losgerannt. Jetzt überhaupt nicht. Keine Socken, dann nicht mal feste Schuhe. Aber was quatscht ihr? Jetzt stehst du da in deinem geblümten Morgenmantel in der Telefonzelle? Nein. Noch den Kopf voller Lockenwickler? Na, ich will jetzt nicht rumprallern, aber im Fritz-T-Shirt. Ich habe keine Telefonzelle am Ostbahnhof. Im Fritz-T-Shirt. Was? Die gibt's nicht, die gibt's nicht. Na, wenn denn jetzt aber am Ost, an Bahnhöfen gibt's immer Telefonzellen. Nein, da gibt es keine überdachten. Und da gibt es auch öffentliche Toiletten. Nein, ich bin ja nicht im Ostbahnhof drin, sondern davor. Wenn man, Straße der Pariser Kommune. Nicht auf der Seite von Fritz, sondern auf der anderen. Gegenüber ist ein Italiener. Jetzt hört aber auf hier mit euren Saufkumpel-Ortschaften. Also jetzt spielen wir mal. Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund. Genau. Okay, aber wir müssen es so machen, weil ich habe nur noch 1,50 Druck. Wir müssen uns beeilen. Genau, ich mach Tempo, oder? Ich sage jetzt A und Anke. Anke, du sagst dann halt irgendwann. Anke, sagst du auch? A. Stopp. K. K? Mit K. Stadt, Land, Verbrechen, Scheidungsgrund, fieser Typ, blaue Flecke. So, jetzt wollen wir mal anhören, wie sie anhört, wenn Mädchen überlegen. Stopp! Oh! Wer war denn ditte? Ich, Becker. Ich kann stehen, nur ich kann... Anke, wie weit bist denn du gekommen? Aber ich lasse euch noch Zeit. Ich dachte irgendwie, Hannibal hat noch irgendeinen Namen, aber war nicht dem so. Wer? Nee, nicht so gut. Ja, gut. Anke, wie viel hast du denn jetzt? Praktisch null, wa? Ja. Dann brauchen wir bei dir ja nicht abfragen. Aber du kannst dir im Nachhinein immer noch was einfallen lassen. Insbesondere würde mich natürlich Verbrechen, Scheidungsgrund und fieser Typ interessieren. Mit K. Ah, ja. So, BK. Ja. Stadt? Köln. Ah, tolle Idee, toll. Tolle Idee. Man hätte nicht wenigstens Karlsruhe sein können. Ja, die fünf Punkte sind oder, sicher. Oder wenigstens Chemnitz. Chemnitz, ja klar, mit K, alles klar. Und Land? Kenia. Kenia ist gut. Ist besser als Kanada, finde ich, Kenia. Kanada mit K. Aber Korea wäre auch noch besser gewesen. Korea. Wobei man da wieder nicht weiß, ob das gültet oder nicht. So, Nord, Süd. Verbrechen. Verbrechen? Ja. Hallo? Beka, ja. Verbrechen mit K. Kiffen. Stimmt nicht, ist kein Verbrechen. Ja, ich weiß einfach nee. Sagen. Genau, Kannibalismus. Anke. Laut Thomas Müller ist das kein Verbrechen. Also Kannibalismus. Verbrechen, Kindesmissbrauch. Da lachen die Benenieser. Ja, meine Mensch. Kinder sind im Keller. Genau, Scheidungsgrund mit K. Scheidungsgrund. Knutflecke. Stimmt. Kölner Karneval. Ja. Boah, immer Köln. Kommst du daher? Nee, die kommt aus irgendeinem... Die klingt aber echt wie das, was man sich unter dem Schreckensbild einer rheinischen Frohnatur vorstellt. Jupp, das ist ja auch. Ja, das ist sie auch, oder? Hey, kennst du mich? Ja, Bier aus Reagenzgläsern und so eine Scheiße. Genau. Müssen. Die Männer den Schlips abschneiden. Fieser ja, Typ mit K. Was? Fieser Typ mit K. Kuttner. Super, das ist echt ein Sonderpunkt, Anke. Ja, das wird er sich früher. Ja, weil, und jetzt, Beka? Ja. Wer war ein fieser Typ mit Knaut. K? Welcher? Genau der. Nee, jetzt aber mal Begründung. Was? Jetzt Begründung, Anke muss nicht begründen. Klaus, weil der ganze Tag vor der Playstation sitzt. Ist es dein Sohn? Was? Ist es dein Sohn? Nein. Was denn? Ein fieser Typ. Deine Haushaltshilfe? Was? Meine Haushaltshilfe? Ja? Ja. Echt? Ja. So, können wir jetzt weitermachen? Kommt der aus den neuen EU-Ländern? Der neue aus den EU-Ländern? Irgendwie aus dem Baltikum? Nee, den habe ich aus Polen importiert. Ach so. Na, ist er neues EU-Land? Ehrlich? Na, sag ich doch. Mensch. Dabei interessierst du dich für Politik auch nicht? Weiß außer AHHH 2x44? Nein, ich Mann. Politisch. So, blaue Fleckenstelle? Kieferbruch. Das ist doch keine Stelle, wo man einen blauen Flecken an dem Gebrauch... Kiefer wäre richtig, aber nein. Kieferbruch? Ja, hast ist du eine... Kieferbruch gehabt? Nee. Ja, solltest du mir den mal aneignen. Hast du gehabt? Ja, klar. Von Klaus? Ja, logisch. Der Typ wird mir echt immer sympathischer. Was? Der wird mir immer sympathischer. Ja, ich weiß. So. Hast du denn, Anke, hast du da noch eine blauen Fleckenstelle, eine schöne? Ja, nämlich, ja, auch. Was, welche denn? Oberarm und richtig guter blauer. Oberarm? Anke? Ja, bitte. Oberarm fängt nicht mit K an. Ach, das stimmt. Stimmt. Aber Anke hat gewonnen. War klar. Wieso denn? Weil die war am besten beim fiesen Typen, fand ich. Ehrlich? Da hat sie mir total gefallen. Also, was hast du denn gesagt? Na, Kuttner hat sie gesagt. Oh. Ist doch super, oder? Ja. Das ist quasi der Jackpot. Nein, warte mal, ich muss mir noch was sagen. Ich meine, ist verlogen, aber stimmt, ist mit K. Kuttner? Stimmt nicht, aber mit K. Was denn? Du bist fies? Nee. Ich finde dich total lieb und nett. Ja, finde ich auch. Ja. Ich habe ja gesagt, stimmt nicht, aber fängt mit K an. Mhm. Ist besser als Chemnitz. Chemnitz mit K. Ja, nee, ist besser als Chemnitz, sag ich. Ach so. Aber wobei, Chemnitz könnte man auch gelten lassen, hieß ja mal Karl-Marx-Stadt. Und dann fängt wieder mit K an. Sorry, kann ich nicht mit Ihnen. Ich nix deutscher zweiter Klasse. Ja, genau. Sag mal, hier die Oberwasserdeutschen. Bitte was? Ja, die Oberwasserdeutschen. Ja, aber hallo. So, Mädels. So, ja. Ja, das wart jetzt. Nee, doch. Natürlich, ich kann nicht mehr. Wie jetzt, Kunde? Die müssen mal machen, ey, die Kleine friert sich den Arsch ab und hat nur noch 80 Cent auf der Rechnung da. Ja, kein Problem, die drückt gleich wieder, dann wird's ihr warm. Nee. Nochmal, bitte. Was, ja, genau. Hör da nicht hin. Die wollen dich total fertig. Und nachdem es ihnen gelungen ist, mich fertig zu machen, wollen die dich jetzt fertig machen. Ich will dich doch nicht jetzt fertig machen. Gewonnen, weil jetzt sind die hier noch. Du hast gewonnen, Anke. Genau, Anke. Du hast na ja, nichts. Aber gewonnen hast du. Was hat Anke denn gewonnen? Na, nichts. Aber gewonnen hat sie. Aber Kuttner, na, nee. Was denn, na, nee. Anke, besteh auf eine Telefonkarte mit Kunners Bild. Eine Telefonkarte. Sammelwert. Ja, sag mal, Anke, möchtest du Freundinnen haben, die so lachen wie Beka und Anna? Nee, oder? Nein! Da wohnt man lieber bei seinen Eltern, bis man 45 ist, oder? Nee, dann doch Beka und Anna. Echt? Ja. Hallo? Keine Begründung, aber voll und ganz. Wie alt bist du, Anke? Ich 24 geworden. Echt? Und das wollte ich sagen, genau. Von Dienstag auf Mittwoch, letzte Woche hatte ich Geburtstag. Und wollte dich fragen, ob du mir eine Karte für ein Videoschnitt schickst. Tja, zu spät. Kuttner hat doch gar kein Geld. Ey, Kuttner, schenk ihr jetzt was. Genau, schenk ihr jetzt was. Nein! Es sind noch 20 Cent drauf. Mann, ey, Deutschland ist irgendwie total kurz vorm Abgrund und hier soll verschenkt werden. Ja, hier muss wieder ein neues Leistungsbewusstsein entstehen. Wir müssen alle mal die Ärmel hochkrempeln, wie die Aufbau, wie unsere Vätergeneration. Und für ein Wirtschaftswunder sorgen, den Gürtel enger schnallen, wir sitzen alle im selben Boot. Bau auf, freie deutsche genau. Jugend, bau auf, genau. Bau auf. Sag mal, nur weil ihr aus Köln kommt, möchtet. Hat Beka was zu schreiben? Nur weil ihr aus Köln kommt, müsst ihr euch Beka, lustig machen. Beka. Ja, ob sie was hat, ist nicht die Frage. Ob sie kann, musste sie fragen. Beka, hast du was zu schreiben? Ja, hab ich. Na ja, toll. Kann man das machen? Dann schreibt ihr jetzt mal hinter die Ohren. Null eins sieben null neun. Warte mal, 0170. Ist das deine Handynummer? Ja. Ja, dann hinterlass die bei Radio Fritz. Ich höre sie dann ab. Ach so, wie machen das wir denn das? Kannst du nicht. Wieso nicht? Also, schreib sie jetzt auf. Ruft okay. Mich kein Schwein an. 017, was? Jetzt mach schnell 01709. Ja. 76. Ja. 8635. Aha. So, jetzt aber Schluss hier. Ja, es sind nämlich noch 3 Sekunden, 2 Sekunden, eine. Weg ist sie. Ja, gut, ja. So, ihr ruft jetzt mal die Motte an da. Jetzt an. Ihr ruft die jetzt mal an. Ich ruf die jetzt an, mein Freund. Hallo? Ja, und denn? Ja, nee, das zieh ich mir nicht rein. Na, ihr sollt die doch anrufen. Mich hat die doch nicht gebeten. Anrufen. Nee, mich hat die nicht gebeten. Die hat dir gesagt, ob ihr die mal anrufen könnt. Nee, die will, glaube ich, Erfahrungsaustausch mit zwei so Kampftrinkerinnen mal machen. Kampftrinkerin? Ja. Ich trinke nur, ich drück nicht. Naja, kommt drauf an, wen, wa? Hahaha. Ja? Kunde, wie lange? Wollen wir mal. Kunde, wie lange bist du weg? Zwei Wochen. Mindestens. Mindestens. Was denn? 2 Wochen? Ja. Das kannst du uns nicht antun, Kunde. Nein, nicht 2 Wochen. Nächste Woche ist fahren Urlaub dran. Und danach kann ich nicht. Wieso nicht? Weil ich nicht will. Wie, du willst nicht? Weil wir 3 Frauensendungen. Und da muss ich jetzt erstmal rekonvaleszieren. Da ziehe ich mich jetzt auf den Zauberberg zurück und hülle mich in Decken und atme tief die frische Bergluft drin. Die Bergluft? Ja, und bin so eingepäppelt und dann kommt immer die Schwester vorbei und tupft mir mit seidenen Taschentüchern den Schweiß von der Stirn. Guck mal, du hast dich schon ganz schlecht. Genau. So sieht das alles nicht. So sieht das aus. Wir bekommt das nicht. Genau. Das ist eine Sendung, die jedes menschliche Maß übersteigt. Menschliche Maße. Jedes menschliche Maß. Jedes menschliche Maß. Ja, Omos, Omos. Nee, weil Tommy Bosch kann ja kein gutes Wort für uns einnehmen. Naja, mach das mal, mach das mal selber. Nee, naja, verstehe ich, aber auch gut. Ja, die auch richtig gut. Ja. Die nämlich auch nicht. Ja. Obwohl so. Er eigentlich süß ist, ja. Aber ein kleiner Kampf. Okay, Kunde. Nee, Kunde zieht nicht über Mitarbeiter her. Wir sagen mal jetzt Tschüssikowski, Tschaui. Tschüssikowski, Tschaui. Bis bald. Bis denne, wa? Bis denne und schönen Urlaub. Genau. Bleib sauber. Tschüss. Tschüss. And come on, give it to me. Shakes all over me. Ow! Where was on my backbone? I got a shivers. Siempre que te pregunto de cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo ay, desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo ahí desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wenn Fritz in Frankfurt oder, dann 101,5. 101,5. Fritz Info. 0 31, das Wetter, die Nacht bleibt trocken bei plus 4 bis minus 2 Grad. Der Morgen geht erstmal regnerisch los, nachmittags scheint aber die Sonne bei 11 bis 14 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben die Reform des Europa-Stabilitätspakts beschlossen. Das verlautete aus Diplomatenkreisen am Rande des Gipfeltreffens in Brüssel. Die Reform sieht vor, den Pakt künftig flexibler auszulegen. Die deutsche Lufthansa übernimmt die Schweizer Fluggesellschaft Swiss. Ein entsprechender Vertrag ist gestern Abend in Zürich unterzeichnet worden. Die Swiss soll eigenständig arbeiten und ihren Namen behalten. Auch der Flughafen Zürich soll als internationales Drehkreuz erhalten bleiben. Bundesverteidigungsminister Struck hat dem Kosovo weitere Unterstützung zugesagt. Struck sagte, die deutschen Soldaten würden so lange bleiben, wie es erforderlich sei. Die Friedenstruppe hat derzeit rund 18.000 Soldaten im Kosovo. Die Bundeswehr stellt mit gut 3.200 Mann den größten Anteil. Beim insolventen Walter-Baukonzern gehen im Inland mehr als die Hälfte der Stellen verloren. Wie der Insolvenzverwalter mitteilte, fallen in Deutschland 3.500 Arbeitsplätze weg. Walter-Bau hatte Anfang Februar Insolvenz angemeldet. Der österreichische Baukonzern Strabag übernahm Teile des inländischen Baugeschäfts. Zum Sport. Die Eisbären Berlin haben ihr drittes Playoff-Viertelfinalspiel gegen Augsburg mit 2:1 gewonnen. Der Verkehr auf Fritz, ein Schwerlasttransport auf der A10 nördlich über den Ringdreieck Havelland Richtung Schwanebeck zwischen Pankow und Schwanebeck und auf der A11 Berliner Ring Richtung Stettin zwischen Schwanebeck und dem Grenzübergang Pommeln. Auch hier rechter Fahrstreifen blockiert. Bitte Vorsicht. Nach der verlorenen Zeit, als digital besser war, kamen sie, um sich zu beschweren. Das war egal, aber K.O. okay. pure Vernunft darf niemals siegen. Das ist doch... Das ist... Tokotronic. Tokotronic. Dienstag, 5. April ab 20 Uhr in der Arena Berlin-Treptow. Und im Radio? Meistersieg. Fritz! Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ich wollte eigentlich ins Kino gehen, in Bowling vor Columbine. Aber etwas in mir sagte, lass es, das muss heute nicht mehr sein. Den kannst du dir immer noch anschauen, morgen oder irgendwann. Aber heute bleibst du zu Hause und schmeißt die Nebelmaschine an. Muss einfach mal sein. So dann und wann, keine Gedanken mehr, nur die Nebelmaschine an. Muss einfach mal sein, so dann und wann, keine Gedanken mehr, nur die Nebelmaschine an. Und ich fragte, wieso denn Nebelmaschine, sowas haben wir nicht im Haus. Da kam eine Frau mit einem Karton und bat mich, pack das bitte mal aus. Ich freute mich, weil auspacken, das ist etwas, das ich kann. Es war tatsächlich eine Nebelmaschine und wir schmissen sie sofort an. Muss einfach mal sein, so dann und wann. Keine Gedanken mehr, nur die Nebelmaschine an. Muss einfach mal sein, so dann und wann. Keine Gedanken mehr, nur die Nebelmaschine an. Man schaut in die hellen Schwaden, fasziniert vom wolkigen Schweben. Und man vergisst sich selbst dabei und fast das ganze Leben. Es ist schon erstaunlich, wie einfach man glücklich werden kann. Und wenn sowieso alles klar ist, schmeißt die Nebelmaschine an. Muss einfach mal sein, so dann und wann. Keine Gedanken mehr, nur die Nebelmaschine an. Muss einfach mal sein, so dann und wann. Keine Gedanken mehr, nur die Nebelmaschine an. Es wurde ein sehr schöner Abend, sogar ohne Sex. Wir saßen zusammen im Nebel und tranken einen Kasten Bier. Das ist endlich mal eine Freizeitidee, die ich wirklich empfehlen kann. Also wenn ihr mal richtig entspannen wollt, schmeißt die Nebelmaschine an. Muss einfach mal sein, so dann und wann. Keine Gedanken mehr, nur die Nebelmaschine an. Muss einfach mal sein, so dann und wann. Keine Gedanken mehr, nur die Nebelmaschine an. Ist der Halbautomatisch schon geschaltet? Hallo? Hallöchen? Das Band des Halbautomatischen Anrufs. Tatenlos. Immer erwartungsvoll. Die verspiele ich mit dem Computer Zart. Dick, allwissend, esse ich noch ein Kloß. Mittwoch spiele ich Cha-Cha-Cha-Amigo und schreite zur Tat. Kaufe mir ein Los. Immer erwartungsfroh. Der Hitlerstaat war ein ganz gewöhnlicher kapitalistischer und eben kein sozialistischer Staat. Ein Sozialist bekommt keine Millionen von den Kapitalisten. Das gibt's einfach nicht. Das hat es noch nie gegeben. Und die Versprechen, die der Hitler den Kapitalisten gegeben hat, dass er für große Rüstungsaufträge sorgen wird, und dass er die Gewerkschaften zerschlagen wird und so weiter. Diese Versprechen, die hat er ja eingehalten, ja. Die Frauen freuen sich, dass sie in den Vordergrund gestellt werden. Die stellen sich doch selbst in den Hintergrund, indem sie sonst nie anrufen. Und das ist nämlich total schade, dass man extra eine Frauensendung machen muss, dass überhaupt mal ein paar weibliche Personen hier anrufen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder einen internationalen Netzanschluss hat. Du musst auf kulturelle Veranstaltung in Berlin unbedingt immer hinweisen. Da kannst du nicht einfach auslassen zu sagen, dass Fanny live spielt in Berlin. Nun sind die Karten ausverkauft. Somit bist du verpflichtet, einige Karten zu verlosen. Speziell an mich. Das kann aber nicht wahr sein. Kutzer, immer ist nur Frauen. Warum rufen wir keine Männer mehr an? Macht mal wieder eine Männersendung. Kann aber nicht wahr sein. Verdammt nochmal. Ach, Kutzer, ne? Ich wollte mal sagen, hier ist der Krüppel. Und am besten, du redest nicht mehr so viel über Frauen, weil dadurch schadest du voll deinem Image. Ciao. Zur Frauensendung, auch dufte, mal eine schöne Sache, auch wenn ich gerne mit Kutner rede, aber dufte auf jeden Fall. Was ich natürlich jetzt nicht so gut finde, ist, nächste Woche sind ja Ferien, also Ferienbeginn und da eine Frauensendung, also da würde ich gern mal die Freude teilen mit Kutner, also... Und ich glaube, die anderen auch, die 16-Jährigen, muss ich leider sagen, ja. Vom Eisen befreit sind Sturm und Bäche durch das frühlingsvollbelebende Blick. Na, ganz toll, ey. Hallo Schatz, ich bin's. Ich weiß, du bist jetzt arbeiten. Ich wollte nur sagen, dass ich morgen nicht nach Hause komme. Geh bitte mit dem Pudel runter, fütter die Katze und wunder dich nicht, die ist ein bisschen rollig. Und falls du Hunger kriegst, im Kühlschrank steht doch mongolische Ziegenhohnsuppe. Kannst du dir warm machen. Und kannst mir ruhig mal wieder Blumen mitbringen. Ansonsten sehen wir uns dann morgen Abend. Hab dich lieb, tschüss. Jawohl, piep. Ja, Holger Klein ist schon dufte, aber da hätte ich doch lieber den Marco wieder. Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be wind, the rain and the sunset, light in your door, show that you're home. When you think the night has in your mind, there inside a twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I be your mirror. I be your mirror. I be your mirror. I be your mirror. Bye. Oh, you yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Singende Hörerinnen, das ist doch auch eine Freude, oder? Kinder, wir haben ja noch knapp 20 Minuten... Törtchen-Terror? Och, wie ich mich verabscheue für derart machistische Bemerkungen. Oh, das höre ich ja gar nicht gerne von mir. Hey, ihr Torten der Welt, ruft an hier. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Stadtlandverbrechen, Entscheidungsgrund, Dienstspiel. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Paula. Paula! Ja, hallo? Du scheinst mir ein rechtes Törtchen zu sein, jetzt müssen wir... Ich höre dich gar nicht. Sei froh! Warte mal, jetzt hier noch die andere. Hallo, wer bist denn du? Ja, hi Kuttner, ich bin's nochmal. Wer denn? Angela. Angela? Ja, ich wollte nochmal ganz kurz was zu der Hardcore-Lesbe Tina sagen. Ja, mach, sag mal. Und zwar, ich jetzt. Aber die kann jetzt natürlich nicht erwidern. Ja, ist ja richtig. Na, ich konnte dann auch nicht mehr, wo die, naja. Ja. Ich konnte übrigens auch nicht mehr. Ich wollte nur ganz kurz, hätte sie einfach nur gefragt, wie sie denn überhaupt schwanger geworden ist. Also gibt's ja. Naja, hat sie gesagt, war sie betrunken? Ja. Na, ist ja auch super, oder? Entweder mit 16 vergewaltigt worden oder künstliche Befruchtung. Also nee. Mehr fällt mir das auch mal ein. Oh. Wieso denn nicht? Ist ja jetzt okay, auf dem Niveau wollte ich mich eigentlich nicht weiter unterhalten, also. Aber hast du jetzt angefangen? Du hast jetzt das Niveau eingeführt. Ja, ich meine jetzt nur noch, falls sie nochmal zugehört hat. Schönen Gruß, Tina. Naja, Angela, jetzt war jetzt ja auch nicht so erheitert. Hallo? Ja? Wer bist denn du? Na, Paula immer noch. Nein, Mensch, Paula, ich such da mal noch eine Partnerin für dich quasi. Ich brauch keine Partnerin. Naja, wir wollen doch hier Stadtland-Dings da spielen. Immer noch, ja? Ja. Jetzt ja wieso, was willst du jetzt machen? Nee, ich will spielen lassen. Ah, okay. Du sollst mal mitspielen. Der König ist zu faul zum Spielen, er lässt spielen. Okay. Verstehst du, dann ich bin zu faul zum mal. Lesen, ich lasse lesen. Ja, na, such mal. Ja, hallo? Hi. Wer bist denn du? Ina. Ina? Ja. Siehst du, jetzt geht, sag mal, das braucht aber auch 3 Wochen, dass mal so relativ kontrolliert Frauen anrufen. Oh, das ist hier so ein Alphabetisierungsprogramm eigentlich. Das ist quasi Umerziehung. Was die Amis dann mit den Nazis ja machen mussten, praktisch hinterher. Ich muss aus euch Demokratinnen machen. Da muss ich jetzt aber mal korrigieren. Also Nazi ist ja eigentlich Nationalsozialisten. Da hattest du ja erstmal eine Diskussion. Nee, lass es Faschisten also sein. Aber Faschisten ist ja auch praktisch bloß Rutenbündler. Hilft ja mir auch nicht weiter. Man muss jetzt, ich glaube, das nicht immer, dass sich aus der Wortbedeutung der Sinn des Wortes erschließen lässt. Zum Beispiel kommt Kriegen von Krieg. Und trotzdem kriegt Wort mit K ein, trotzdem eigentlich? Kriegt man Kinder. Mit K? Kacke. Na, ein gutes Wort. Also ist ein schönes Wort. Ist ein super Wort. Ein schönes Wort mit K. Außer Kinder. Na, Klodeckelbezug. Kennst du so eine Frotti-Klodeckelbezug? Die sind toll, oder? Das voll finde ich total ist Poesie. Die im Unscheinbaren entdecken. Kennt ihr denn schöne Worte mit K? Nee, deswegen habe ich ja gefragt. Und jetzt hast du eins, wa? Ja, jetzt habe ich eins. Habe ich mir sofort aufgeschrieben. Ina! Ja? Lebst du noch? Gerade so. Ja, echt? Wieso denn gerade so? Was ist denn los? Habe ich jetzt hier weht durch meine Moderation hier einen Pesthauch durch dein Zimmer? Nein, durchs Frauenhaus? Mir ist gerade eingefallen, als du gesagt hast, mit dem, wo Wörter herkommen. Ja. Dass ich mal nachgeguckt habe, woher Genossen kommt. Und? Hat das was mit Genießen zu tun? Ja, hat das. Na siehst du, sag doch. Toll, ne? Ja, genau. Schöne Partei, aber Partei ist ja auch bloß immer Teil. Ist ja, kommt ja von Part. Von Part, ne? Genau. Teil, genau, hat genau. Man auch gerade partizipieren. Partizipieren, teilhaben, Partei. Genau. Insofern ist Partei immer scheiße, weil man ja ans Ganze denken muss. Naja, oder auch nicht, oder ist mir jetzt unreal. Nee, an die Teile. Wobei, ja. Weil dann sind aber im Grunde die Parteien, die für die kleinen Teile zuständig sind, die besten eigentlich, oder? Die FDP. Diese friesischen Minderheit. Ja, Südschleswischer so. Wählerverband. Mein, die waren aber enttäuscht, haben sie gesagt. Ja, ne, die waren verrückt. Ah, oh, waren die enttäuscht. Oh. Frau Dings ja auch, aber die waren aber auch enttäuscht. Oh. Mann. So, Mädels, was machen wir denn jetzt nur? Aber jetzt aber anfangen zu spielen, ist auch anstrengend, oder? Wollt ihr mich nicht ein bisschen lustig unterhalten? Ja, dass ich auch mal in die Situation komme, so ein Perlen nicht gackern, nicht lachen hier loszuwerden, wie ihr das ja aufs Trefflichste versteht. Ina, wie alt bist du eigentlich? Ich bin, oh Gott. Lass mich mal sehen. Ja, erstmal so 35. Ja. Das ist ein reelles Alter, oder? Ja, aber ich überlege jedes Mal, weil ich mich immer erst wieder dran gewöhnen muss. Ja, das geht mir so. Oh, jedes Jahr ein neues Alter merken, oder? Kacke, oder? Boah, das steht mir bis hier inzwischen. Kann ich mehr. Und wie ist denn hier das andere Törtchen? Eigentlich den Namen schon Paula. Wieder. Paula, wie alt bist du denn? Ich bin 17. Mann, na, da hat man doch so ein perlendes Lachen mit 17. Das verjährt ja dann, wenn du erst mal 35 bist. Nee, hör mal auf, ey. Na echt, da lachst du nicht mehr so. Oh, ja, da hast du schon Einblick. Da hast du schon jede Menge Elend gesehen. Ich hab schon ein bisschen Elend gesehen. Ja, na, aber mit 35 hast du doppelt so viele Elend gesehen. Das will ich noch gar nicht wissen. Und gerade auch Kerle und so ein Kram, alles. Boah. Das geht zurzeit. Also ich bin gerade in so einer Beziehung, die mich gerade dazu drängt, hier anzurufen. Echt? Ja, der findet es ganz toll, meine Stimme im Radio zu hören, glaube ich. Boah. Der ist gerade in der Küche und hört sich hier an. Eure perversen Spielchen. Ja, genau. Ha, hab ich eine erotische Radiostimmenfreundin. Ich habe auch ordentlich geschrieben bei den letzten Spielchen. Und da war zum Beispiel, der erste war ja Tee. Bei Scheidungsgrund habe ich Tanga geschrieben. Tanga? Das geht gar nicht. Wenn er den Tanga trägt. Ja, Gott sei Dank. Na, da bist du aber wirklich eine Ausnahme, oder? Wieso? Naja, weil doch, glaube ich, offensichtlich so ein Tanga-Irrsinn gibt. Das ist, na, jemand in so eine Männer-Umkleidekabine, also wenn er... Bei Frauen geht es noch, aber bei den Männern da die ganzen Klabüsterbärchen... Finde ich auch. Ah, Horrido. Nee, das ist schrecklich, genau. Mann, wo du denkst, reicht denn das Geld nicht für den anständigen Schlipper? So viel Stoff muss da drinnen sein, oder? Ja, genau. Naja, gut. So, Ina! Was mich immer wundert... Nee, warten. Dass bei Scheidungsgrund bei H keiner auf Hochzeit kommt. Stimmt! Das ist natürlich der erste und naheliegende. Nee, finde ich nicht. Natürlich. Also ich will zum Beispiel heiraten wegen dem Nachnamen meines Freundes. Wie heißt denn der mit dem Nachnamen? Splettstößer. Splettstößer? Ja. Finde ich auch inne. Mann, du bist ja aber auch hardcore drauf, oder? Ich gerade. Der sitzt in der Küche und er freut sich an deiner erotischen Stimme und du sitzt im Kinderzimmer und erfreust dich am... Kinderzimmer, in meinem In deinem Mädchenzimmer, bitte, in deinem Mädchenzimmer? Was hast du für Poster an der Wand? Ist David Hasselhoff eigentlich noch angesagt? Nee. Wobei, ich war beim Emiliana Torini-Konzert und die hat auch David Hasselhoff auf ihn angespielt. Ach, kick ihn an, siehste? Ja. Ich überlege nämlich immer, also einfach nur, dass man vorbereitet ist, wenn man jetzt einem 17-jährigen Mädchen was zum Geburtstag schenken sollte, da würde man sich mit dem Hasselhoff-Poster keine Freundin machen, oder? Nee, auf mit einem David Hasselhoff-Poster. Den kennen die überhaupt ja nicht mehr, oder? Ich kenne ihn noch, aber mittlerweile als Alkoholiker, der mal bei Baywatch mitgearbeitet hat. Ist er echt Alkoholiker? Ja, soweit. Das macht ihn ja immer noch sympathischer. Das ist ja toll. Ja, und der hat die Mauer gefällt. Wieso? Nee, das gab doch das Gerücht irgendwie, dass er jetzt irgendwie da beim Mauerfall dabei gewesen ist und Freedom gesungen hat und alle Leute fanden das ganz toll. Und ach so, und die Grenzer sind in Ohnmacht gefallen, als er Freedom gesungen hat und dann war die Mauer praktisch offen. Sozusagen. Eieiei, Mensch, die armen Zonengrenzer, die haben es ohne leicht, den misstönenden Gesang von David Hasselhoff zu ertragen. So, naja, ach, wir unterhalten uns ja ganz gut, wa? Joa. Wir müssen uns ja auch nicht mehr lange unterhalten. Ja. So, ja... Ja, naja, ebenso Girls Talk, wa? Ja. Wir drei auf der Mädchentoilette, schön ein bisschen ablästern. Auf der Mädchentoilette? Naja, machen da Mädchen immer, die Jena dann immer, oder? Nein. Wieso denn nein? Wo lebst denn du? Was? Wo lebst denn du? Naja, nicht in Mädchentoiletten. Naja, ein Glück. Ja, glaube ich, oh. Na, wieso denn? Das wurde neulich aber eben auch gesagt, dass Mädchen immer paarweise... Das ist doch ein beschissenes... Also ich weiß, Mann, kann ich doch nicht dafür. Wir machen 13-jährige Mädchen, die irgendwie... Ich meine, weiß nicht. Warten, und du pinkelst im Stehen, oder was? Das geht auch. Ja, ist doch klar, warum soll ich nicht? Geht doch im Kopfstand, geht doch gegen Wind. Sieht nicht so schön aus, aber... Mensch, sag mal, und Ina, die freut sich hinten immer nur, wa? Ja. Gut. So, Ina, was machst du denn eigentlich? So. Also nicht paarweise auf Klo gehen. Oh, nicht mehr? Mm-mm. Wann warst du das letzte Mal quasi paarweise auf Klo? Also da fällt mir gar nichts so ein. Ich hab das immer nur für ein Klischee gehalten. Immer alleine? Ja. Naja, ich frage nur. Und wenn die Schlange zu lang war, dann bin ich auf Fernklo gegangen. Ja. Ah, das kenne ich aber auch. Das ist aber auch schrecklich. Da kriegt man aber auch mal einen Schreck. Wenn dann so eine selbstbewusste Frau da hinten durchballert. Man steht da irgendwie am Pinkelbecken und ist aber irgendwie seine Hose nicht zu bekleckern. Und dann wumm, dumm, hinten, zack, knallt die Tür zu. Eieiei. Ja. Tja, so ist das Leben des Universums, der ganze Rest, wa? Genau, jetzt, das läppert jetzt hier so aus, wa? Wie auch läppern. Naja, ist auch schön, wenn das mal so ausläppert, die Sendung. Mal kicken, vielleicht kriegen wir hier noch so andere Trollen drin. Bist du noch da? Jetzt ist er weg, jetzt ist er wieder da. Ja. Ja, wenn ich jetzt hier einen anderen Knopf drücke, dann bist du vielleicht weg. Oh, soll ich mal einen anderen Knopf versuchen? Versuch mal. Mal kicken, aber sei nicht böse, wenn er jetzt weg sein sollte. Nee, ich ruf nochmal an. Ja. Ah, bist noch da, ich super. Da. Ja, ich kann das nämlich. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Max, grüß dich. Ja, Max, hast du voll Pech ab. Nein, nicht. Oh, Pech, scheiße. Jetzt hab ich Anna Paula weggedrückt. Aus Versehen, ja. Wollte ich gar nicht. Nee. Anna, du bist noch da. Ina, du bist noch da. Ja. Ja. Hallo, Paula? Ja, hallo. Bist du nicht wieder? Ja. Ja, super. So, aber ich wollte ja einfach noch andere Leute dazustellen. So, hallo? Na, nochmal, Max. Aber pass mal auf, ich bin der Freund von der Tina. Von der lesbischen Tina. Beton doch mal. Ja, warte mal. Nee, ich schmeiß dir jetzt mal raus hier. Warum willst du mal so betonen? So, schwupp, weg ist er. Jetzt ist die Anna, jetzt ist die Paula schon wieder, jetzt ist schon wieder weg. Nein. Oh Mann, Paula, nee, dann höre ich jetzt hier auf mit meinen technischen Spielen. Paula, bist du nicht wieder? Ja. Super. Mensch, ach, du kannst ja auch, hätte ich mir gedacht, dass Mädchen auf Wahlwiederholung drücken können. Ja, kann ich. Ja, ich habe ein neumodisches Telefon. Bin ich total erstaunt. Ich kann SMS schreiben. Echt? Ja, obwohl ich kein Handy habe, das ist echt klasse. Ich kenne mich damit mittlerweile echt aus. Super. Ja. Kannst du auch so Spülmaschinen richtig? Nee, Spülmaschine habe ich auch nicht. Und Waschmaschine habe ich auch nicht. Und Fernseher habe ich auch nicht. Und aber eine Waschmaschine braucht man und eine Spülmaschine braucht man eigentlich auch. Nee. Das ist einer der großen Schritte der Frauen- und Männerbefreiung gewesen. Ach, dafür hast du einen Freund. Na, der hat eine Waschmaschine. Ach so. Ja. Und er ist eine Spülmaschine. Nee, nicht ganz. Nee? Aber ich wasche für mein Leben gern ab. Ja. Ja. Aber wenn du ihn dazu bringen willst... Ach so. Ach, das ist ja toll. Ja, ich stricke auch. Echt? Ja. Was denn? Schöne Hertha-Pullover für deinen Freund? Nee, das nicht. Also noch bin ich bei Stulpen, Schals, Mützen und Socken. Und welchen Fußballverein? Gar keinen. Also weil du Stulpen gesagt hast, Stulpen, Schal. Sofern es einen in Orange oder in Lila-Schwarz gibt. Nee, Orange ist ja die Farbe der ukrainischen Revolution. Na, oder der Zwillinge. Zwillinge? Ja, Zwillinge haben auch die Farbe Orange. Ich bin der Zwilling. Zwillinge haben Farbe Orange? Ja. Echt? Ja. Von jetzt vom Medizinrad aus oder? Nee, angeblich von der Aura. Und natürlich so als, jedes Sternzeichen hat ja einen bestimmten Stein. Genau, jetzt sind wir da endlich mal bei einem ordentlichen Mädchengespräch. Aura, Sternzeichen, genau so muss es sein. Ja, genau, schön Aromatherapie. Und 99 wäre die Welt untergegangen fast. Wieso? Hör auf zu lachen! Wieso denn? Wieso wäre die 99 fast untergegangen? Ja. Ich hab grad Astrophysik in der Schule, also Astronomie. Ach, das unterrichten die? Ja, das ist total lustig. Und mein Physik- Aber das ist so ein Edelstein-Therapeut, der das da unterrichtet, oder? Kennst du Annegret? Ja klar, kennst du Annegret. Woher die sagt hat Anne? Die zusammen studiert. Die fand ich ganz toll. Ich glaube, die hört sogar zu. Annegret? Ich kenne keine Annegret. Naja, die ist jetzt Kunstlehrerin geworden. Echt? Ja. Wie heißt denn die weiter? Züdeck. Nee, kenne ich nicht. Hat die geheiratet? Bestimmt, keine Ahnung. Egal. Meinst du? Auf jeden Fall ist die mir jetzt ganz böse bestimmt. Na egal, auf jeden Fall bin ich an dieser komischen Schule und mein Physiklehrer hat erzählt, dass 99 fast die Welt untergegangen wäre. Warum denn? Weil ein Meteorit vorbeigeflogen ist und die haben das runtergerechnet auf einen ganz kleinen Maßstab und das wäre bloß ein Maßstab von einem Löschblatt gewesen, so also dazwischen, zwischen Meteorit und Erde. Das haben sie natürlich keinem gesagt, erst hinterher. Da gab es natürlich dann einen Aushang am schwarzen Brett und bla bla. Ihr habt Aushang am schwarzen Brett? Gestern wäre beinahe die Welt untergegangen? Beinahe wäre die Welt untergegangen. Nee, also nicht gestern. Aber die Schule ist ja auf Draht. Ach so. Na ja, super, ja. Ja, so ist es aber immer, sagen sie immer erst hinterher alles, oder? Das wäre am ersten Schultag gewesen, nach den Sommerferien. Naja, besser kann man es doch nicht treffen, ist oder? Ist ja besser als am ersten Ferientag, wo er denkt, super. Ach, guck mal an, Meteoriten sind ja doch mitfühlend. Ja. Mädels! Jetzt müssen wir ja, glaube ich, Schluss machen. Weil es ist ja schon praktisch 5 vor 12. 5 vor 1. Genau. Mann, ja. 5 vor 12. Ja. Ach, das war aber nochmal ein vergnüglicher Abschluss mit euch. Mir ist richtig warm ums Herz geworden. Na, ist doch mal was. Das ist doch mal was, oder? Ja. Was will man mehr? In 3 Wochen wieder Mädchenrunde? Wieso gar nicht? Ach, mal sehen. Vielleicht, warum nicht? Ich finde das eigentlich ganz gut. Ist immer anstrengend. Ist total anstrengend. Naja, vor allem bei den ersten Patrouillas. Jetzt hört doch mal auf, hier euch immer gegenseitig zu beschimpfen. Nee, seid doch mal ein bisschen solidarisch. Das war echt traurig. Also, ich fand's total Angela interessant. Oder Angela? Angela und Tina waren eine Spitzenkombi. Spannend, aber einfach, das war trotzdem, dass traurig. Kindesterror einfach noch geht. Also, so. Obwohl man aus dem Kindergartenalter raus ist. Naja, so ist das Leben. Wir wollen uns mal nichts vormachen. Und was ist eigentlich der Anke? Hat die irgendjemand jetzt mal zurückgerufen? Anke? Ja, er hat die Nummer aufgeschrieben. Ach so, na, weiß ich nicht, da sollten doch die anderen, da sollten die anderen anrufen. Ja, die stand am Ostbahnhof an der Telefonzelle. Ich weiß ja, auch nicht, warum sie dann, wenn sie ein Handy hat, an die Telefonzelle geht, aber ist mir unklar. Ja, vielleicht, weil es windig ist. Ach, und weil sie gerade ein bisschen Wind brauchte, oder was? Nee, weil in der Telefonzelle windstill ist. Genau. Ach so. Kann sein. Krieg mal an. Wenn sie keine Socken anhat? Gott, was seid ihr raffiniert. Obwohl, gibt es die noch? Gibt es die noch mit die Zonentelefonzellen? Ich sehe jetzt bloß doch immer komische andere Telefonzellen. Nee, ohne Klo, was drumrum. Ja, nee, die Zonentelefonzellen gibt es auch noch. Ja, gibt es auch noch? Ja. Aber also die schönen weiß, Schilder bitte kurz fassen, gibt es nicht mehr. So. Gab's die mal? Ja, da stand immer draußen dran, bitte kurz fassen. Cool. Ja, natürlich, fand ich auch. Finde ich eigentlich, sollte auch das Motto der Sendung sein. Ihr linkt mir aber immer nicht. Kriegst uns gerade nicht abgewimmelt. Genau, Mädels, wir machen jetzt Schluss. Ich würde mal sagen, tschüss und wir hören uns entweder in 3 Wochen wieder oder in 4 Wochen wieder. Alles klar. Na, mal schauen. Tschüss. Tschüss. So. Wer ist denn hier noch? Wir sagen Tschüssi, wa? Hallo? Naja, eben nicht. Hallo, wir sagen mal Tschüssi. Hallo, tschüss. Oh, das jetzt sagen die dann aber ohne Sch... Hallo, tschüss. Hallo, tschüss, tschüss, genau. Tschüss. Tschö. Ah, jetzt doch die Kerle. Tschüss. Genau, tschüss. Aha, tschüss. Mensch, Kinder, ihr müsst schneller reagieren. Tschüss. Hallo? Das war die... Tschüss, genau. Hallo? Tschüss. Genau, hallo? Tschüss. Ja, hallo? Hallo? Ja, mal gut. Tschüss, genau, tschüss. Ah, hallo, tschüss. Olli Gruß. Ja, tschüss. Hi. Tschüss. Hi. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Sascha, Gruß zurück. Ja, tschüss. Tschüss. Und die Schadstoff. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Haust rein. Tschüss. Ah! Okay, let's go.

Es ist 1:09 Uhr. Night Flight. Bis heute früh um 4 mit Frauke Niemeyer. Tag auf.